So, herzlich willkommen zum Genusscast. Heute ist der Mittwoch, 7. Juni 2017. Wir sitzen in einer großen Runde heute im Phonodrom und unterhalten uns heute über Premium-Tee. Jetzt musst du uns alle vorstellen, Hackpeed. Ja, das bin ich, ja, genau. Also das ist Hackpeed. Ja, genau, wie man hört. Gerade eben hört man den Maha. Hallo Maha, grüß dich. Ja. Hallo Katja. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Das freut mich zu hören. Einhard, ich begrüße dich. Ihr seid auch gegrüßt von mir. Ja. Also wir haben heute geballte Kompetenz hier, insbesondere in Form von Einhard. Einhard ist nämlich Tee-Experte und wir wollen ja heute über Premium-Tees oder Premium-Tee sprechen. Ich habe einmal Premium-Tee geschrieben, einmal Premium-Tees und dann fiel mir auf, der Plural ist seltsam. Premium-Tees klingt komisch. Und was meint denn der Experte? Ich bin jetzt nicht der Sprachexperte, aber Premium-Tees? Ja, also möglich, also sprachlich ist das möglich. Es gibt ja nicht nur einen, insofern ja, klar. Muss es ja. Das ist der sogenannte Sortenplural, ja, das geht. Ja. Nachdem man Bedarfe sagt, wundert mich gar nichts mehr. Okay, Bedarfe, ja. Gut, aber wir haben Premium-Tee hier und Einhard, den wir kennengelernt haben über den Teeladen TTT, wo wir oft sitzen, weil das nicht nur ein Laden ist, sondern auch ein Café, kann man gar nicht sagen, ein Tee. Salon. Naja, Teesalon. Wir haben ja auch Kaffee. Ihr habt doch guten Kaffee, genau. Und der ist jetzt zu uns gekommen und hat auch Tee mitgebracht. Und was hast du uns denn mitgebracht? Also da wir ja da ihr ja schon sehr schöne Sendungen zu Tee gemacht habt und schon viel besprochen habt. Ich habe da ja auch zugehört. Die Sendung 25 für alle, die nachhören möchten. Genau. Mhm. Und da habt ihr dann auch mal gesagt, wir wollen auch mal Anbaugebiete nochmal besprechen, die nicht so geläufig sind. Mhm. Habe ich also einen für später noch aus Malawi. Mhm. Aber das ist ein starker Schwarztee, den würde ich dann eher so zum Abschluss vorschlagen. Und gut, China ist jetzt ein kann man ja nicht als Anbaugebiet bezeichnen, ist ja ein quasi Subkontinent sozusagen. Mhm. Da habe ich aber auch was Schönes heute bei, was wir auch ganz neu reinbekommen haben und was ihr meines Erachtens auch noch nicht so besprochen habt, und zwar einen gelben Tee. Mhm. Ja. Lecker. Also kein Oolong, sondern einen gelben Tee. Der Unterschied liegt darin, Oolong wird anfermentiert, das heißt, auf das Blatt wird ein bisschen Druck ausgeübt, dann tritt Zellsaft aus und oxidiert. Mhm. Fermentation ist eigentlich sowieso das falsche Wort, also oxidiert. Und der gelbe Tee, der reift, der welkt im Schatten, ohne dass Druck auf die Pflanze ausgeübt wird. Mhm. Insofern kann man, das oxidiert natürlich auch leicht, aber es ist nochmal ein anderer Prozess als beim Oolong. Und der läuft hier auch bei diesem Tee, denke ich mal, 10 bis 15 Minuten. Wenn ihr seht, das sieht eigentlich aus wie Grüntee in der Kanne hier. Ja. Das machen wir auch fotografisch. Aber da die Welkung so ein bisschen. Willst du nochmal hoch? Bitte? Dauert, weil das so wird das dann als gelber Tee bezeichnet. Ist das schön. So ist das schön. Ja, wunderbar. Siehst du, deswegen eine Glaskanne. Ja. Ja. Super. Also mit der Glaskanne, das war eine gute Idee, Katja. Das ist nämlich Katjas Kanne. So leistet hier jeder seinen Beitrag. Dann gieße ich hier einmal mal ein. Darf ich mal das Blatt mal begutachten, wie das denn so in dem Ganzen aussieht? Also wir haben grün. Das ist meine Untertasse. Ja, irgendwo muss ich das Sieb abstellen. Ja, wir hätten draußen ja noch was gehabt. Ihr hattet letztes Mal ja so einen geheimnisvollen Tee in der Sendung. Ja, ja. Und ich mal meinte, es sind Silberniedel, so genau. Ähnliches. Und das sind auch so Nadelart, das hat auch so eine nadelartige Struktur. Also man sieht, manche, die sind jetzt schon mal aufgegangen, die sind jetzt nicht mehr nadelartig, sondern sehen auch erst wie Blätter aus, aber genau. Das ist sehr durchmischt. Manche sind nadelartig, manche nicht. Und der Farbton ist so ein dunkles Bundeswehrgrün, würde ich sagen. Mhm. So Oliv. Genau, ja. Bisschen ja, es erinnert in der Tat sehr an die Bundeswehr, ja. Und das Olive ist halt durch das Anwelken auch. Mhm. Kommt das zustande? Sehr fruchtiger Geruch. Also das ist schon toll. Das und ist jetzt kein, also in dem Sinne, stimmt, nicht so der Überflieger preislich. Mhm. Ist ein sehr attraktiver Preis. Mhm. Aber wir haben ein gutes Angebot bekommen und da konnte man einfach nicht Nein sagen. Mhm. Also ja. Es ist jetzt nicht ein Tee, der nachher irgendwie 30 Euro kostet, mhm, aber es ist schon was Besonderes. Wie heißt der genau? Genau, Yellow Buds Huangya. Aha, hast du mal ein Taschentuch oder so? Ich mach das schon mal in die Shownotes mal richtig rein. Was braucht ihr denn? Küchentücher? Küchentücher. Sowas in der Art. Nicht in Sitzgreifweite, aber wir können hier sowas. Taschentuch. Ah, warte, da oben liegt doch. Ja, warte, nimm mal das. Danke. So, und der wird jetzt bei wie viel Grad wird der aufgegossen? Also das wird wie ein Grüntee behandelt. Kann also ruhig das Wasser etwas abkühlen. Es kommt nicht aufs Grad drauf an, aber es sollte schon nicht über 80 Grad sein. 85, 75, 70 so. Und wie lange muss der ziehen? Da haben wir jetzt auch gar nicht so auf die Sekunden geachtet. Also wenn, es ist immer in Abhängigkeit so der Aufgüsse, die ich mache, sollte er vielleicht beim ersten Aufguss nicht länger als 2 Minuten ziehen. Er kann aber, denke ich, auch so, wie es in China gemacht wird, ganz gut so getrunken werden, was wir jetzt hier nicht machen. Wir haben jetzt mit Sieb gearbeitet und so, dass man ihn direkt in die Tasse macht. Ja. Der schwimmt dann erst so ein bisschen auf der Oberfläche, wird weggepustet, sinkt dann ab und dann wird eher sukzessive immer Wasser nachgegossen. In der Tasse dann sozusagen, ja. Okay. Der wird gar nicht rausgenommen. Mhm. Das wird also nicht so, wie die Chinesen das machen, nicht so mit Aufgüssen gearbeitet, sondern es wird immer sukzessive wieder Wasser nachgegossen, bis es nach nichts mehr schmeckt. Okay. Insofern, aber wenn ich jetzt mit Aufgüssen arbeite, denke ich, bestimmt 4 Aufgüsse möglich. Mhm. Also. Ich hole jetzt um. Ja. Ist jetzt noch relativ unentwickelt im ersten Aufguss. Ja. Also, wo kommt der genau her? Kann ich jetzt, ich habe keine geografische Angabe. Ach so. Aber ich habe vorhin, ich habe jetzt meinen Rechner nicht an, eine sehr gute Seite gesehen, wenn du das mal von dem die Suchmaschine eingibst. Diese Top-Ticker. Ja, ja, auf den genau. Kann ich das mal sehen, damit ich das richtig in die Suchmaschine eingebe? Ich habe das schon in den Shownotes verlinkt. Ah. Den Link habe ich auch hier genau vorhin reingeschrieben. Es ist in der Zeile Nummer 32 für dich als Information. Mhm. Ah, da sieht man nochmal genau schön, wie er trocken aussieht. Wie er trocken aussieht mit den Bildern dabei. Okay. Da dürfte auch geografisch was stehen, wo die, wo der Garten ist. Okay. Huashan Country. Genau. Anhui-Provinz ist auch das. Anhui-Provinz. Mhm. Ist das ein bekanntes Anbaugebiet? Ja, ist ein sehr bekanntes Anbaugebiet. Okay, tue ich das auch mal gleich mal in den Shownotes verlinken. Also ich muss sagen, ich habe den jetzt mal probiert. Also Farbe sieht wirklich aus wie eine Urinprobe. Ja. Ja. Man könnte auch wie Kamillentee oder? Also wirklich ein sehr intensives Gelb. Verdünnter Apfelsaft. Oder? Ich finde vorneweg im Geschmack ist er relativ dick. Also ich finde es schon sehr starker Geschmack, aber er ebbt dann relativ schnell wieder ab. Also für den ersten Schluck ist er extrem lecker und dann wird er wirklich sehr, sehr stark wässrig. Noch nicht so nachhaltig. Genau. Das kommt im zweiten. Mhm. Im zweiten Aufguss kommen dann so die Polysaccharide durch, die süßlichen Elemente. Ich finde ihn ein bisschen langweilig so. Ja. Ja, also so richtig langweilig. Also, er hat ein bisschen ausgefallenen Geschmack. Also langweilig nicht. Also das Langweilige entsteht vielleicht dadurch, dass der Geschmack sofort weg ist. Also was ich sehr interessant an dem Tee sofort fand, was ich bei chinesischen Tees manchmal persönlich ein bisschen schwierig finde, er hat keine Rauchigkeit, das finde ich sehr angenehm. Mhm, das stimmt. Und definitiv. Er hat auch nicht so dieses Kratzige, manchmal gibt es so ein leicht, so eine kratzige Tanninnote, die hat er gar nicht. Ja, also, ich finde ihn super weich, das hat mir sehr gut gefallen, sofort sehr gut gefallen. Hier steht ja sogar 5 bis 6 Aufgüsse kann man davon machen. Und das stimmt. Wasser soll 85 Grad warm sein. Ja, das sind immer so, jeder hat da so sein Rezept. Da gibt es auch keine Patentrezepte. Okay. Ich lasse es lieber ein bisschen länger abkühlen. Bei weißem Tee würde ich eher, aber es ist eindeutig kein Weißtee. Ja. Da würde ich auch eher eine etwas höhere Wassertemperatur. Was bedeutet denn TBS? Hier steht 3/4 TBS. Da drüber ist so ein Blatt. Wo hast du das gesehen? Das auf der Seite, wenn du weiter runter scrollst. Da sind so Angaben zum Tee. Ah. Leaves 3/4 Tee. Das weiß ich jetzt auch nicht, was die da für eine. Das ist eine britische Seite wahrscheinlich. Das ist die Herstellerseite? Das muss das chinesisch sein. Top Tea Garden, Chinese Tea Leaves. Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, was 3/4 TBS heißt. Tablespoon. Tablespoon, das kann sein. Nein. Tablespoon? Okay. Pro Tasse? 3/4 Tablespoon? Was heißt denn TBS? Ich guck mal was. TBS? Aber Tablespoon, aber das würde bei 3/4 doch gar nicht passen. Nein, das also nur ein. Ah doch, aber die sagen auch hier auf englischen Seiten reden die TBST. Aber in Kochrezepten ist es ein Tablespoon, wird so abgekürzt und die arbeiten ja oft mit irgendwelchen Viertel Cup und weiß ich nicht was. Ja, könnte natürlich sein, ja. Wobei ich mir ziemlich, ziemlich schwierig vorstelle, ein 3/4 Tablespoon zu dosieren. Ja, das ist Augenmaß. Also, gut, ich. Aber mir Tablespoon ist die könnte sein. Also, ich habe ja immer so ein Teemaß. Ich habe noch ein hübscheres aus Metall, was nicht so schnell kaputt geht. Ich finde das ganz praktisch. Naja. Gut, genau. Nochmal, usually TBSP for tablespoon. Und be careful not to confuse with TSP, teaspoon. Ein Dreiviertel, also ist es das so eine. TBS, das ist dann genau. Tablespoon. Okay, ja, muss wohl so sein. Also, nee, TBSP ist tablespoon. Ja. Und TSP ist teaspoon. Ach, Tablespoon ist ja dabei ein Esslöffel, ne? Genau. Ja, ja. Das ist dann ein Esslöffel, 3/4 Esslöffel, ja. Auf, da steht auch nicht die Menge, das fand ich sehr seltsam. 12 Unzen Wasser. Ah. Auf was? Was sind 12 Unzen Wasser jetzt in Liter, bitte? 12 Unzen? Hier steht 12 Unzen Glas Teacup Gaiwan Bowl. Bowl, natürlich, Bowl. Naja, lass uns nicht gleich so in die. Also 12 Unzen sind 0,35 Liter. Wie viel hast du jetzt für die Kanne genommen? Naja, das waren 3 Löffel? Ja. Teelöffel. Und es gibt wirklich als Mannseinheit gibt es den britischen Esslöffel und den britischen Teelöffel. Der hat dann bestimmt auch ein anderes Maß als der europäische, der Festlandlöffel. Stimmt. Der ist bestimmt größer. Ja, okay. Ja. Also wir haben wieder einiges gelernt. Wenn ich jetzt merke, merkt ihr, wie er sich verändert, ja, wenn er verändert sich. Steht? Ich finde auch besser, wenn er ein bisschen kühler ist. Der schmeckt besser. Das alle. Der kühler? Schmeckt wirklich gut, ja. Und die Schwebstoffe, die man fast gar nicht sieht, ziehen nach. Also er kriegt mehr Volumen. Er kriegt auch im Abgang, ist er jetzt etwas, wie soll ich sagen, der ist etwas fester. Also man merkt, dass man bleibt mehr an der Zunge kleben. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist Die Gerbsäure entwickeln sich, das wird ein bisschen pelziger, die Geschichte. Genau. Also wird tendenziell besser. Also muss man, also ich finde ihn fast denn jetzt schon, wenn er jetzt noch länger steht, dann kommt nämlich das Kratzige. Das gefällt mir persönlich dann schon nicht mehr. Ja. Aber das ist echte Geschmackssache. Also ich glaube, zu meinen Favorites gehört er nicht. Nein? Ja, also ich finde ihn schon mal interessant. Kann man auch mal trinken. Ja, kann man also, mal trinken. Also müsste vielleicht jetzt tatsächlich noch mal einen zweiten Aufguss ausprobieren. Ja, als Referenz, ob der dann wirklich. Ob der wirklich anders ist. Ja. Der wird dann zulegen, aber. Ja, dann lass uns das doch ausprobieren. Können wir noch wegschütten? Wir haben noch da jetzt ein Gefäß. Wir sind doch hier bestens ausgestattet. Und dann schauen wir mal. Das Wasser. Passiert. Das Wasser ist jetzt nur noch nicht nochmal groß. Nee, das hat jetzt, glaube ich, die richtige Temperatur. Man merkt jetzt, der zweite Aufguss gefühlt sofort. Die Farbe intensiver. Grüner. Grüner, ja. Die Farbe ist auch sofort da. Das finde ich auch sehr interessant. Mhm. Und der zweite Aufguss, wie lange würdest du den jetzt ziehen lassen? Nur. Naja, bei stärkeren Tees würde ich den jetzt schon rausnehmen. Der geht nur 15 Sekunden oder ein so. Ein bis zwei Minuten. Und ja, jetzt hier eine knappe Minute. Kurz warten. Das ist jetzt im Grunde genommen schlecht. Der müsste da drin schwimmen. Das ist vielleicht noch mehr quasi, Wasser reinmachen? Naja, kannst du aber. Wir müssen sowieso neues Wasser machen. Ist zu viel, also haben wir tendenziell zu viel Tee genommen, dass er nicht schwimmt, oder ist das gewesen? Nein, aber es, also es ist durch das Sieb. Ist ja, ja, es toll wäre, wenn er richtig drin wäre, okay. Und dann könnten wir ja beim nächsten Mal vielleicht machen, dann gießen wir das durch. Durchs Sieb durch, genau. Ja. Ja, aber jetzt kommen nicht mehr so großblättrige. Okay. Also insofern ist dann auch egal. Das heißt, also die, ja. der Trend ist eher bei großblättigen Blätter eher im Wasser schwimmen lassen und bei kleinen eher in den, genau, Sieb rein. Naja, die nehmen wesentlich mehr an Volumen zu. Ja. Da ist mehr Materie. Mhm. So ein großblättriger Tee, das geht unheimlich auf, bis 100%, also quasi doppelte Menge nachher. Okay. Mhm. Und dann, wir haben das Sieb ja jetzt nicht mal bis zur Hälfte gefüllt. Mhm. Aber da muss man halt auch richtig doll aufgießen und dann haben wir hier 3 Liter Tee. Mhm. Es gibt ja auch breitere Siebe, ne? Aber das Problem ist immer, kriegst du dann die Siebe noch in die Kannen rein. Mhm. Ist ja eine richtig schöne Sammeltasse, die du da hast. Ja, nee, das ist keine Sammeltasse, das ist aus dem Servi. Ah, ich von meinen, leidigst die Tasse. Wir haben von meiner, ich habe von meiner, die kenne ich auch irgendwie. Von meiner, ja, Großmutter, also meine Großeltern haben diese Tassen, so ein Bavaria, also das ist schon ziemlich alt, also zu ihrer Hochzeit, also aus den 20er Jahren, geschenkt bekommen und das hat halt den Krieg überdauert und ich habe es dann irgendwann geerbt. Und später haben dann meine anderen Großeltern, man hat ja immer zwei Paar, diese Preußisch-Troppau, diese gekauft, die aber auch interessant sind, weil die halt so ein bisschen so ein, ja, chronisch. Die haben so ein, wie soll man das nennen, so ein bisschen eckigeres Design. Ein typisch 50er-Jahre-Design. 50er-Jahre-Design, genau. Bevor ihr jetzt trinkt. Oder viel heller. Spürt ihr jetzt die Süße vom ersten Aufguss noch? Ja. Also Mund? Also der war nämlich, ich finde den total nachhaltig. Mhm. Dauert sehr ein nachhaltig, bisschen. Ja, ja. Ich finde ich habe jetzt schon mal genippt, der zweite Aufguss ist bedeutend intensiver. Der hat mehr Geschmack. Der hat mehr Geschmack, das stimmt. Ja. Und der Abgang. Tatsächlich ist der süßer. Genau. Und der Abgang ist angenehmer. Also ich finde den jetzt nicht so wahnsinnig süß. Ja, der ist nicht wahnsinnig süß, die aber Dark im Pearls Vergleich wesentlich süßer. Im Vergleich zum ersten Aufguss ist er halt anders. Ja, ja. Vom Vergleich zum, aber er gehört immer noch nicht zu meinen Favorites. Ja, du hast da ja auch so ein Probierset. Willst du dazu mal was sagen, Alter? Du hattest ja, ich habe das ja auch fotografiert, kommt in die Shownotes. Ich habe so einen Tea-Taster-Cup, wollte ich mal mitgebracht. Mhm. Die Tea-Taster haben ja so einen bestimmten Standard und benutzen halt die gleichen Gefäße. Da gibt es sogar eine ISO, also die ja die deutsche Industrienorm ersetzt hat auf europäischer Basis. Das ist die ISO 3103, gibt es seit 1980. Und als ich das erste Mal das gehört habe, war ich ein bisschen irritiert, dass Tea-Taster erstmal so extrem hoch dosieren. Mhm. Also das heißt hoch dosieren? 2 Gramm auf 100 Milliliter. Was ist das? Was ist im Vergleich? Heißt, ist das viel, also, wenig? Das ist eine sehr starke Dosierung. Mhm. Doppelt so stark, wie wir Konsumenten das eigentlich dosieren. Dann nehmen sie auch eigentlich immer kochendes Wasser, obwohl ja überall immer steht, Wasser abkühlen und so. Mhm. Und lassen auch 6 Minuten ziehen. Jede Sorte wird gleich behandelt. Und das hat den Hintergrund, es soll einfach eine internationale Vergleichbarkeit da sein, dass alle das gleich machen und die Beurteilung dann auch entsprechend von den gleichen Voraussetzungen ausgeht. Und die hohe Dosierung hat damit auch zu tun, wenn ich jetzt 20 Tees, weil die haben ja wirklich lange Tische und da stehen dann 20, 30 Proben hintereinander. Mhm. Und wenn ich 20 Tees der gleichen Art probiere, die sehr ähnlich sind, brauche ich natürlich auch einen markanten Geschmack, um da auch die unterschiedlichen Varianten rauszuschmecken. Mhm. Wenn die jetzt alle so dünn aufgegossen sind, wird es schwerer. Insofern diese etwas rabiate Art der Dosierung und lange Ziehzeit. Naja, und dieses Tea Taster Cup, das ist so ein kleiner Becher mit einem Deckel und so gezahnter Ausguss ist da dran. Da kommt der Tee einfach lose rein, der Deckel wird dann raufgestülpt, es zieht. Und dieses Gezahnte am Rand führt dazu, dass man das sehr gut dann in die Schale abgießen kann, ohne dass die Blätter rauskommen. Der Cup wird dann umgedreht, wird ein bisschen raufgeklopft und dann sind die Blätter auf dem Deckel und der Deckel kommt oben auf diesen Becher rauf und wird dann hinter der Schale aufgestellt, sodass dann die Infusion vor diesem Becher steht und die nassen Blätter quasi auch alle schön zu sehen sind. Und das steht dann quasi in einer Reihe auf einem langen Tisch. Und dann wird also nicht direkt aus dieser Schale getrunken, sondern meist mit einem Esslöffel kurz, also auch mit einem lauten Schlürfgeräusch, damit die Luft sich schön vermengt mit dem Tee. Und wird auch natürlich dann nicht ausgetrunken, sondern gibt es einen Spucknapf dabei. Und dann geht das in einem sehr schnellen Tempo die ganze Reihe lang. Und wenn eine Partie gefällt, dann wird sie halt zur Erkennung ein bisschen vorgeschoben. Damit du danach siehst, 3, 5, 7, 9, 12 war gut und der Rest fällt weg. Okay. So. Das finde ich, sollte man auch mal auf jeden Fall sich mal angeschaut haben. Das Foto hast du ja gemacht, weil das ist halt für die Einkäufer halt der tägliche Umgang mit der Ware. Ja, es gibt ja diese Tee-Dokus, die man ja leicht rausfinden kann im Internet. Genau, da sieht man das auch sehr gut. Da kann man eben auch sehen, wie das so gemacht wird. Ja. Also um noch was zu sagen zum Nachgeschmack. Es ist in der Tat so, dass der Geschmack auf der Zunge relativ schnell weg ist, aber es ist dann doch noch ein Geschmack da. Es kommt, jetzt nach einer Weile merkst du auch einmal, wenn du einatmest, was für eine Süße da ist. Und das zeichnet oft einen guten Tee aus, diese Süße, die du nach 2-3 Minuten, das bezeichnet man mit Nachhaltigkeit. Das ist zwar vielleicht erstmal fällt da ab, aber dann nach einer Weile merkst du, da ist ja doch noch was. Da ist noch was, genau. Das ist schon sehr interessant. Wie gesagt, es ist jetzt ein Tee, der in der mittleren Preislage ist. Okay. Also jetzt wirklich nicht so ein Tee, wo irgendwie nur 20 Kilo im Jahr geerntet werden. Dann wäre wahrscheinlich auch in diesem Zwischenbereich mehr da. Ja. Aber ich finde, das ist eine schöne Ergänzung zum Oolong-Gelber-Tee. Ja, kann man und, mal wir hatten lange einen anderen, der wird es nicht mehr geben. Der war auch sehr lecker. Sunun, den wird es aber wahrscheinlich nicht mehr lange geben, aus irgendwelchen Gründen auch immer, hat ein Hersteller den aus dem Programm genommen. Wahrscheinlich, weil er nicht mehr in hinreichender Qualität zur Verfügung steht oder vielleicht belastet ist, ich weiß es nicht. Und deswegen haben wir uns umgetan und werden jetzt auf diesen Alternativtee hier gehen. Ja, den habe ich 4 Sterne. Natti, also nussig fand ich ihn, also ich finde ihn doch eher so ein bisschen doch im ersten floral. Moment, ja, also wenn man in den Teeblättern riecht, dann riecht es so floral bis fruchtig. Ich fand aber der erste Eindruck auf der Zunge war für mich auch nussig. Ja, also ich das jetzt gar nicht, also nicht mehr beim zweiten Aufguss, aber beim ersten Aufguss ganz bestimmt. Ich habe am ersten Mal auch an Walnuss gedacht. Das ist so das Walnussaroma, was wirklich so über die Zunge drüber streicht. Im zweiten, hast du recht, war das nicht mehr der Fall. Ja. Dafür war er im zweiten bedeutend, im Abgang bedeutend reichhaltiger, nachhaltiger, schöner. Nachhaltiger und auch im Nachgeschmack, muss man sagen. So, ich schütte jetzt auch mal den Rest weg, denn man darf ja auch nicht so viel Tee trinken. Wir haben unsere Warnhinweise vergessen. Genau. Peter, walte deines Amtes. Genau, im Tee ist ja eine Koffeinart enthalten. Ja. Und dann den anderen Warnhinweis müsstest du eigentlich nochmal sagen, was das nochmal war. Thiopholin, das genau. Katja, kannst du nicht, das war's auch. Thiopholin ist ein Bronchodilatator, wenn ich mich richtig dran erinnere. Auf jeden Fall wird es in der Medizin dafür benutzt. Ist halt ein Bestandteil des Teeblattes, deshalb Thiopholin. Und das regt auch den Kreislauf an. Also Gefäß erweiternd und so und so. Aber meinst du, das ist in einem so hohen Bestandteil enthalten, dass das man ist alles in geringen Mengen enthalten. Auch das Koffein ist ja jetzt auch. Naja. Aber wenn du halt viel davon trinkst, dann merkst du das schon. Deshalb, also Tee, also Vorsicht. Also ich würde wirklich nicht den ganzen Tag über, ich meine, gut, wenn man es gewohnt ist, in den Ländern, wo Tee so das Nationalgetränk ist, da ist das kein Problem. Aber sonst sollte man es nicht übertreiben mit dem Teegenuss. Also immer, also haushaltliche Mengen trinken. Ne? Ja. Also meine Wenigkeit ist das ja gewohnt. Ja, also ich denke auch, das ist jetzt nicht so gefährlich. Also ich glaube, wenn man am Tag 5-6 Liter Tee trinkt, nur den ganzen Tag verteilt, ist also das möglicherweise ein Problem. Wenn du 5-6 Liter trinkst, ist das eh sehr, sehr viel. Mhm. Das ist, glaube ich, für viele Menschen nicht so unbedingt. Naja, aber in den Teeländern wird das gerne mal gemacht. Ach, den Lappen. Ja, ja, ich denke, also es ist halt theoretisch, du bist dann auch ganz schön am Rennen. Ja. Aha, das also, wollte ich spülen. Das treibt doch ja, dann aber ich kann doch jetzt nicht die ganze Zeit spülen und podcasten. Ich glaube, wir müssen glaube, das ein bisschen hier ich glaube, das machen wir jetzt, genau. Ja, wir brauchen aber Wasser. Ja, Wasser, ja. Ich dachte, du machst das, aber gut, ich mach's. Bitte redet mal. So. Ja, was, erzähl mal, was haben wir jetzt als nächstes im Teebeutel? Oder wir machen jetzt einen großen Schritt von diesem sehr leichten, blumigen Tee zu einem beschatteten japanischen Grüntee. Okay, also wir jetzt in eine Grüntee-Variante angekommen, ja. Genau, der von der Insel Yakushima stammt. Das ist südlich von Kyushu eine Insel und der gehört zu einer ganz frischen Ernte, also 2017 jetzt geerntet. Mhm. Was wir also aus Darjeeling kennen, gibt es auch aus Japan, dass also Tees der frischen Ernte eingeflogen werden. Mhm. Und aber die Bezeichnung Primeur ist dort eher unüblich, der wird halt eher Shinsha zugesagt. Okay, Shinsha. Und das ist ein Tee von unseren Freunden von Malimo aus Frankfurt importiert, aus Yakushima von dem Herrn Watanabe. Der hat für diesen Tee 3 verschiedene Strauchsorten benutzt, geblendet sozusagen, um halt seiner Meinung nach oder überhaupt den schönsten Geschmack zu kreieren für dieses Jahr. Es ist ja immer so, dass die verschiedenen Strauchsorten sich auch unterschiedlich entwickeln und der Teegarten halt jedes Jahr anders ist. Klar. Wetterbedingungen. Genau, so. Boden anders und so weiter. Das also, ist ja. Das ist jetzt zwar nicht so hoch, aber manchmal, also in Darjeeling zum Beispiel, ein Hagelschlag. Und du musst anders arbeiten. Er hat 3 Strauchsorten benutzt. Kuritawase, Sao Midoli und Asazuyu. Und die sind alle 3 auch beschattet worden. Mhm. Sodass wir bei diesem Tee jetzt auch eine sehr süßliche Variante wahrscheinlich schmecken werden. Mhm. Er ist aber ungleich stärker. Also er hat wesentlich mehr Gerbsäure. Also hier kommt es jetzt auch wirklich darauf an, dass wir sehr früh herausnehmen. Mhm. Wir werden eine ganz andere Farbe erleben. Mhm. Halt die Verarbeitung ist ja auch eine ganz andere. Der Huangya ist eine Pfannentrocknung und jetzt haben wir hier eine blanchierte, also ein Tee, der im Dampf getrocknet, versiegelt wird und dann halt auf keinen Fall auf dem Feuer ist. Mhm. Ist eine ganz andere Welt und ich denke, die Dosierung ist okay. Guck mal an, wie der aussieht. Also schon das Blatt im trockenen Zustand, dunkelgrün, eher tannennadelartig. Ja. Auch von der Farbe her und sehr intensives dunkles Grün, ja. Sehr intensives dunkles Grün. Mhm. Und ja, das ist dieses Aber das ist eigentlich so ein typisches Grün von japanischen Grüntees. Genau. Ja? Genau, desto mehr ins Tannennadelartige gehen von der Farbe, desto hochwertiger. Weil du gesagt hast, wird beschattet, das heißt, da werden ja die jungen Blätter oder der Baum wird, glaube ich, abgedeckt, dass die Blätter keine Gerbstoffe entwickeln. Ne? Also die Tee ist eigentlich eine Dschungelpflanze gewesen. Ja. Früher mal in der Evolution hat sie keine Strategie entwickelt, sich gegen Sonne zu schützen und dem Teeblatt passiert eigentlich das, was unserer Haut passiert, wenn zu viel Sonne raufkommt. Und gleichzeitig führt es dazu, dass weniger Gerbsäure aus der Wurzel in die Pflanze transportiert wird, wenn sie etwas weniger Sonne bekommt, sondern mehr süßliche Stoffe. Wie wird das beschattet? Also wie macht man das auf so einer Teeplantage? Sehr unterschiedlich. Also es gibt, desto länger ein Tee beschattet wird, desto höher entfernt muss die Matte oder das Netz sein, weil der Tee wächst ja weiter. Und bei diesem Tee, denke ich, wird vielleicht 8 bis 10 Tage beschattet. Das heißt, also es werden wahrscheinlich Reismatten über den Tee gelegt. Oder aber es kann auch sein, ich habe es nicht gesehen, es kann aber auch sein, dass ein Gestell gebaut wird. Ich habe auch in Japan gesehen, in Shizuoka, dass teilweise alte Gewächshäuser genommen werden und oben die Glasseiten, das Glasdach einfach abgedeckt wird mit Matten. An der Seite werden die Fenster aufgemacht. Das gibt es auch, damit gut Luft drankommt. Und bestimmte Tees, die halt länger als 2 Wochen beschattet werden, die werden auch in solche Gestell, in so kleine Häuser reingepflanzt. Also in der Teedoku, die ich gesehen habe, da hatten sie tatsächlich so Gestelle. Ja. Also es sah so ein bisschen aus wie beim Weinbau. Also sie hatten da richtig so auf so Holz, ich weiß nicht, ob das Holz war, die man, so Holz fehlen, so Gestelle. Und dadurch ergaben sich eben solche Reihen. Und da konnte man dann eben eine Matte drüber legen. Was ich so gesehen habe, ist, dass der Baum dann abgedeckt wurde mit so einer Art Vlies, sah das aus. Der hat praktisch, das war so ein großes Vlies, was so halbrund geschnitten war. Und dann hat man praktisch an der Baumspitze, hat man das so umgelegt und dann der Rest um den Baum so gelegt, wie so eine Art, sah aus wie so ein Bademantel, der da umgelegt wurde. Aus so einem Stoff, ja. Unterschiedliche Verfahren, ne? Also war es so eine Einzelpflanze? Das kann sein, das ist für genau. Nicht in so einem. Normalerweise in so Reihen. Genau, sind in so Reihen und dann wurde halt jedes einzeln so abgedeckt. Das sah so ein bisschen aus, als die so abgedeckt werden, wie so Weihnachtsbäume dann, so die nebeneinander standen. Das war auch. Ja, wenn es edle Sträucher sind, dann haben sie vielleicht nicht so viel in dem Garten. Okay, und dann. Das sieht dann fast so aus wie gegen Vogelfraß. So genau, ein so ein bisschen, diese, ja. Der Bancha ist ja eigentlich der beschattete Tee auch, ne? Da gibt es da noch so einen Bancha Beinamen. Bancha. Kabusecha heißt das. Also ja, Bancha ist eigentlich ein Tee, der koffeinarm ist und da werden die älteren Blätter. Kabusecha, du hast recht, Kabusecha. Ja, du bist ja der Experte, klar. Das ist jetzt nochmal umgeschüttet worden, das Wasser. Damit es ein bisschen kühler wird. Genau. Ja. Kann sein, dass ich habe ein bisschen Heuschnupfen. Es kann sein, dass ich muss es dann irgendwie abdecken, dass ich mal einen kleinen Niesanfall bekomme. Kein Problem. Wollte ich euch nur vorwarnen. Irgendwie rausoperiert. Ja, dann würde ich sagen, dann bin ich jetzt sehr gespannt, was da kommen wird. Ist es eigentlich üblich, dass man solche Blends macht, also mit verschiedenen? Ja, also die Familie Morimoto zum Beispiel, die ja auch bei uns vertreten sind im Laden mit mehreren Tees, haben sogar 7 Strauchsorten in ihrem Teegarten, 7 verschiedene Strauchsorten und es wird wirklich immer geschaut, welche Pflanzen sich am besten entwickelt haben und jeder Strauch schmeckt auch anders, hat einen verschiedenen Anteil an Wirkstoffen. Und es ist natürlich wie ein Cuvée, also wie ein Winzer auch gerne da experimentiert, kannst du da auch wirklich was rauskitzeln. Also ein bisschen mehr Fruchtigkeit oder ein bisschen mehr Stärke oder auch Frische. Also da wird viel gemischt und viel ja, designt sozusagen. Mhm. Tee. Mhm. Das klingt so nach so einer romantischen Familie mit drei Mitarbeitern. Wie groß muss ich mir das vorstellen, diese Familie, also, die das macht? Es ist wirklich teilweise so, also dass unsere Freunde aus Frankfurt wirklich zu Familienbetrieben Kontakt aufgenommen haben. Mhm. Und die Tees, die von diesen Betrieben kommen, sind auch komplett dort verarbeitet. Es ist oft so, dass viele Teefarmer ihre Tees weitergeben zum Verarbeiten. Mhm. Und dort findet wirklich alles statt in dem Betrieb. Mhm. Und das sind auch dann wirklich, also die Molimotos, das ist ein Ehepaar. Natürlich, wenn die Ernte jetzt stattfindet, werden natürlich teilweise auch Bekannte und so dazugeholt. Okay. Ja. Aber es wird weitestgehend wirklich in Eigenregie gearbeitet. Und jetzt auch der Herr Watanabe, der auf Yakushima lebt, der arbeitet mit mehreren Freunden. Mhm. Und die Betriebe sind, also von den, also jetzt hier zum Beispiel, von diesem Tee gibt es 10 bis 15 Kilogramm. Das heißt, es ist nicht viel. Mhm. Und das sind also nicht solche großen Gärten wie in Shizuoka zum Beispiel. Okay. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel Hektar Anbaufläche. Mhm. Jetzt müsste ich nachgucken. Mhm. Das kann man aber. Und nur für mich fürs Verständnis, weil das klingt also immer schon sehr nach kleinen Betrieben. Und ja. wie viel, also die können ja auch nicht an so viel verkaufen. Das heißt, der Tee muss ja relativ teuer sein auch. Also ist das schon dann Premium-Tees, was die machen? Ja, es war auch gar nicht so einfach für Tobias Rösch und Dietmar Segel, das sind die beiden Importeure, mhm. Die Leute, die Anbauer davon zu überzeugen, dass ein europäischer Markt da ist, mhm. und dass wir auch den Tee wollen. Viele der Hersteller waren sehr skeptisch, mhm. ob sie auch wirklich kontinuierlich importieren können ja. und auch diesem Anspruch entsprechen können. Mhm. Früher haben die beiden, also Tobias Segel und Dietmar Risch, erstmal nur Chavans, also nur Matcha-Schalen importiert, mhm. und haben aber dann angefangen, wirklich auf die Familien zuzugehen und die auch dahingehend zu stärken und zu sagen, komm, wir machen das, und wenn wir von einem Tee 10 Kilo haben und der ist alle, dann ist der halt alle. Mhm. Das gibt es mhm. bei guten Weinen auch. Auch ja, klar. Ja, das ist ja. genau so. Ja. Dann wartet man bis zum nächsten Jahr und dann geht es wieder weiter. Mhm. Und es war jetzt auch zum Beispiel mit dem Mesodashi so, das sind so bestimmte Teespitzen, als ich das letzte Mal bestellen wollte, gab es den halt auch nicht mhm. mehr. Mhm. Aber der wird jetzt bald wieder zur Verfügung stehen. Okay. Ja. Und da hat auch jeder Kunde Verständnis, wenn er sich ein bisschen auskennt oder wenn ich ihm das erkläre, dass halt mal ein Tee einfach nicht zur Verfügung steht. Mhm. Das ist keine Massenware in dem Sinne. Mhm. Ja. Das hat beim Teeseminar doch auch, dass die Japaner vor allem für ihren eigenen Markt auch genau, anbauen. Genau, ich wollte gerade sagen, weil die Japaner exportieren gar genau, nicht so viel. Das wollte ich mir gerade sagen. Tee. Natürlich haben sie nicht so große Anbauflächen und zum Zweiten benutzen sie natürlich dann für ihren eigenen Markt. Das ist ja, es ist ein geschütztes Lebensmittel, die gehen damit sehr behutsam um und als ich in Shizuoka in einem Supermarkt war, in einer mittelgroßen Stadt, Fujinomiya, habe ich echt gestaunt, was sie dort für eine Teeauswahl haben. Mhm. Also das waren wirklich zwei Regalmeter oder ein Regalmeter, aber dafür. Entschuldigung, im Supermarkt? Im Supermarkt war eine Teeauswahl, die hier nur wirklich in einem sehr gut sortierten Fachgeschäft zur Verfügung steht. Zum Beispiel. Ja, aufpassen, dass er nicht so lange zieht. Ja, der wird lecker, genau. Der riecht schon so geil. Den nehmen wir jetzt schon mal gleich raus. Die Farbe ist eher so neongrünlich. Ja. Und er sieht auch ein bisschen. Und er sieht vor allem nicht ganz so klar aus. Also, da sind mehr Schwebstoffe drin. Mhm. Genau. Genau. Deswegen habe ich auch die Siebe mitgebracht. Das hatte nämlich im Teeseminar Hauke auch erzählt, dass in den Papierfiltern, diese ganzen Schwebstoffe zurückgehalten werden und die durch die Siebe besser durchkämen. Also vielleicht noch was zum Familiencharakter. Auch bei den Teepäckchen, die man bei euch so kauft, da ist dann bei den Japanischen Tees oft auf der Rückseite die Familie abgebildet. Und wenn ich hier klicke auf den Seiten, also wir haben das ja hier auch verlinkt, kann ja jeder nachklicken, bei dieser Seite von grüntee.com gibt es gleich am Anfang der Teegarten von Herr Watanabe. Wenn man da drauf klickt, dann sieht man die Familie Watanabe auch. Foto von links. Mankichi Watanabe, Frau Watanabe, Frau Goto, Mankichis Ernteteam. Ja. Da sind sie also alle drauf. 8 Leute. Ja. Da ist wirklich eine Transparenz da. Mhm. Und naja, dieses Familiäre wird ja wohl auch sehr hoch gehalten. Gut, das hat man bei den Winzern natürlich auch. Auch ja. Also gerade die jungen Winzer präsentieren sich immer gerne auch mit Foto und Familie und Kind und so. Ja, ja, aber so ist das ja auch. Also von. Ich würde gerne nochmal riechen an den Themenblättern, wenn die gerade. Ganz kurz. Achso, die hast du. Gerade. Also man sieht, dass natürlich die Nadeln, was vorher Nadeln waren, ist natürlich jetzt als Blatt aufgegangen. Dadurch natürlich ist es ein bisschen heller geworden. Und es riecht so ein bisschen nach Algen, habe ich das Gefühl. Tick grasig. Ja, aber nur so ein Tick. Aber so ein bisschen. Tick grasig, ja, ja. Ich finde, da so ein Algenaroma findet sich da drin auch, ja. Rieche ich durchaus. Eher grasig, aber gut, vielleicht Algen, ja. Mhm. Also bei diesem beschatteten Tee spricht man oft auch von einer Gemüsenote. Okay. Naja. Oder ganz klar von Spinat. Okay. Wobei das auch unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Und die Algigkeit, also der Tee wird nach diesem Blanchieren quasi so zwischengetrocknet. Dann sortiert und so. Mhm. Und es gibt nochmal so eine Enderhitzung. Mhm. Und da muss man sehr aufpassen, dass man nicht zu hoch und nicht zu lange enderhitzt. Weil dann entstehen nämlich manchmal zu viel von diesen algigen Noten. Und wenn manche Grüntees sehr fischig, algig schmecken, heißt das manchmal, dass sie ein bisschen zu heiß enderhitzt wurden. Also das heißt, dass sie in der Verarbeitungshandwerk haben sie praktisch dann wahnsinnig ganz so gut. Ja, also wenn das sehr ausgeprägt ist, dann kann es sein, dass ein bisschen zu stark am Ende nochmal erhitzt wurden. Ja. Wobei ich hier den nicht so als so algig. Nee, der Tee selber hat diese Note nicht. Nein. Ja, ist eher fruchtig. War sehr süß im ersten Schluck. Sehr süßlich. Mhm. Also ja, eine süßige Note, gleich am Anfang. Mhm. Und dieses dezente Gemüsige. War auch fruchtig. Zum Schluss hast du recht, so eine leichte Gemüsenote ist da, aber ich finde am Anfang dieses Süße überwiegt. Mhm. Mhm. Ja, aber es ist ein schöner Tee. Also. Und da ist wirklich auch ein Warnhinweis bezüglich Koffein angebracht. Mhm. Diese Tees haben einen sehr hohen Koffeingehalt. Also dieser jetzt hier zum Beispiel? Ja. Okay. Also da muss ich auch wirklich aufpassen. Sonst ist die Nacht vorbei. Ja, beziehungsweise der Schlaf stellt sich nicht ein. Okay. Und dann kann man Ruhe arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erzählt hatte, nach dem Teeseminar. Eine Freundin von mir, die mit war, die meinte, sie konnte ewig nicht einschlafen, nachdem wir 6 Tees und probiert haben. Ich bin ja nach dem Teeseminar auch noch mal einmal so richtig, ich habe dann noch meine 10.000 Schritte voll gemacht und bin auch einmal noch so richtig um den Block getigert. Mhm. Und das war, glaube ich, ganz gut. Und dann war ich aber immer noch sehr wach. Aber ich habe mich schlafen gelegt und geschlafen. Das siehst du. Das spricht für deinen guten Schlaf. Das ist auch wirklich mal wieder ganz klassisch, wie unterschiedlich das wirkt. Mhm. Eine Sache kurz, ich weiß nicht, ob ihr das so empfindet. Bei diesen japanischen Tees merke ich immer, wie die innerhalb von Sekunden so in den Kopf steigen. Mhm. Also ich kriege sofort, ganz anders als bei dem gelben Tee, kriege ich sofort so eine leichte Nässe auf der Stirn. Echt? Mhm. Ich merke sofort, das sind sehr, so aktive Tees. Dass die sehr aktiv sind, ja. Also wie bei bestimmten Weinen, wo du auch merkst, also ist wieder diese Analogie zum Wein, aber wo du auch manchmal, das ist dann eher der Alkohol wahrscheinlich, wo man sofort merkt, also bei diesen grünen japanischen Tees merke ich eine unheimlich schnelle Wirkung. Das wirkt sehr schnell, ja. Mhm. Aber muss ich auch sagen, also ich merke es auch. Und bei dir sieht man es auch, du hast jetzt schon einen roten Kopf. Mhm. Also da spreche ich extrem drauf an, auf diese Tee. Ja. Ich finde es im Vergleich zu dem Vorgehen ein ganz anderer Tee. Ganz anderer Tee. Mhm. Also zum direkten Vergleich. Ich finde beide gut. Der schmeckt jetzt einen Tick besser. Ich weiß nicht, was mir besser schmeckt, aber der schmeckt mir irgendwie besser. Der ist ein bisschen komplex. Mhm. Der hat eben diese Zuckeranteile, der hat dieses grasige, der hatte wirklich einen komplexen Geschmack. Mhm. Ja. Und wie ist bei dem der zweite Aufguss? Macht man da auch? Werden wir gleich wissen. Also der zweite ist da wirklich die Krone. Mhm. Krone, ja. Wir werden den mal hier zur Seite. Ist da heißt es auch, die Japaner machen ja, die schütten ja meistens den ersten Aufguss ja eh weg, oder? Nein, oh, nee. Nee. Nein, würde ich nicht sagen. Also habe ich nicht so erlebt. Es gibt unterschiedliche Methoden. Wir haben zum Beispiel in Shizuoka, habe ich das erlebt, im Teegarten bei einer Verkostung, dass der erste Aufguss kalt angesetzt wurde. Also der wurde kalt aufgegossen, auch getrunken. Okay. Also nimmst du raus? Ja. Damit sich das so ein bisschen entwickelt. Mhm. Und der zweite wurde erst heiß aufgegossen. Mhm. Okay. Mhm. Das habe ich auch schon gehört. Also, dass die alle jetzt den ersten Aufguss weggießen, glaube ich nicht. Also ich habe ja mal ein bisschen Japanisch gelernt und dann waren wir natürlich auch bei der Japanisch-Dozentin, beziehungsweise wir hatten dann auch später noch mal einen japanischen Dozenten eingeladen zu Hause, da gab es natürlich auch Tee und die haben das so tatsächlich so gemacht, wie du das vorhin erzählt hast, dass sie immer wieder drauf gegossen hat. Mhm. Ja, ja. Also ganz ohne, da dachte man jetzt große Teezeremonie, aber war gar nicht. Also ich war da ein bisschen enttäuscht. Okay. Naja, das sind aber auch oft so ein bisschen romantische Vorstellungen, die wir Europäer haben. Mhm. Auch von der Dosierung und von vielen, das ist halt auch irgendwie ein Alltagsprodukt dort. Okay. Und ich habe auch mal einen japanischen Gast gehabt, der mit Tee zu tun hat. Und dann dachte ich mir, oh, jetzt musst du aber aufpassen. Ja. Bloß nicht so stark dosieren und so. Und da hat er so gelacht, ihr Europäer trinkt den aber dünn, den Tee. Auf ja gut, das ist überhaupt so, dass die natürlich alle das sehr stark trinken. Dosieren doppelt so stark und wie hier. Das ist so. Und gehen noch mit der Temperatur noch weiter runter allerdings auch und haben dann wirklich eine Essenz. Also es gibt auch ganz kleine Tassen und da hast du einen Schluck und das wird aber 7, 8, 9 Mal dann nachgegossen, das Wasser. Und ich habe auch erlebt, in einem Teekaffee, da habe ich sogar eine kleine Dose bekommen für meinen Tee. Und ich habe da jetzt ein bisschen rausgemacht und die Kellnerin meinte, nein, es ist alles für dich, schütt alles rein. Und der Tee, die Kanne, ich hatte eine kleine Kanne, die war nachher bis oben hin voll mit Blättern. Okay. Mhm. Aber es war so ein Geschmackserlebnis. Ja. Kann man so aufgegossene Teeblätter, kann man die noch also lagern? Kann ich die in den Kühlschrank stellen? Hält es sich nochmal? Kannst du machen. Weil ja, schon. Als Beispiel, du kannst sie auch aufessen, wenn du magst. Die werden teilweise auch, wir haben die mit Shoyu, mit Sojasauce oder Austernsoße. Ich weiß nicht, es war auch eine Fischsoße, glaube ich. Mhm. Wir haben die dann gegessen. Mhm. Die aufgegossenen Teeblätter wurden dann also mit salziger Soße als kleine Zwischenspeise genommen. Ja, können wir machen. Könnte man im Quiche weiterverarbeiten. Und wir haben auch, was ich auch sehr toll fand ich echt auch ein super Erlebnis. Wir hatten ja frische Teeblätter geerntet bei diesem Rundgang. Und das wurde dann in diesem, in so einem in so einem Teig frittiert, das Teeblatt. So was in Hessen so mit Holunderblüten. Ja, genau. Und das hat auch so total toll geschmeckt. Ja, das ist aber, glaube ich, in Japan alles, was man irgendwie sonst nicht verbraucht, da wird dann nochmal frittiert. Ich erinnere mich, ich war mal in den USA mit einem Japaner in einem japanischen Restaurant, weil er meinte, also dieses japanische Restaurant, also das sei so wie in Japan. Und dann sprach der auch immer schön Japanisch da mit den Kräften, die dann arbeiteten. Und da war es eben so, nachdem ich da meine Langusten oder was das war, ausgepult hatte, kam der Kellner, dann palaberten die wieder, dann wurde das abgeräumt und kam aber ungefähr 10 Minuten später frittiert zurück. Okay. Und dann mussten wir halt den Rest auch noch essen, da blieb nichts übrig. Ja. Ist aber auch eine Wertschätzung des Lebens. Ja, klar. Also ich habe jetzt mal einen zweiten Schluck mal genommen von dem zweiten Aufguss. Ich finde im Abgang schmeckt er mir etwas gemüsiger. Die Gemüsenote kommt jetzt doch stärker zur Geltung. Aber auch die Zuckernote am Anfang ist noch intensiver. Also man hat mehr ist intensiver. Interessant. Genau, der Zucker, aber auch das Gemüse kommt jetzt stärker beides raus. Das ist eigentlich wirklich das Interessante, denn so als Vorurteil, als Europäer sagt man ja, der zweite Aufguss, das ist dann irgendwie schon alles ein bisschen schlapper. Mhm. Und es ist auch in der Tat so, beim zweiten Aufguss ist weniger Koffein drin, weil sich das Koffein immer sofort löst. Mhm. Aber das Geschmackserlebnis ist wirklich phänomenal im zweiten Aufguss. Das ist viel intensiver. Ja. Muss man sagen. Eine edle Sache. Was meinst du? Ich finde ihn auch besser im zweiten. Ja, also, toll. Also ich trinke zwar mal ganz gerne so Grüntees, aber nur mal. Mhm. Also das ist auch einer, den ich den ganzen Abend trinken könnte. Ich finde, der ist sehr angenehm. Abend, ja. ja, kann man machen. Damit er den die Nacht durchmachen kann. Ja, klar. Vielleicht spricht dich das auch gar nicht so an. Das nee, also genau. Es gibt ja auch viele Menschen, die um 11 eine Kanne Tee trinken. Naja, und im ersten Moment hat das Koffein ja tatsächlich die Wirkung, dass man müder wird, weil die Gefäße sich erweitern. Das merke ich jetzt auch. Also gerade am Anfang, ich habe jetzt so eine gewisse Müdigkeit. Aber dann, die zweite Wirkung des Koffeins ist ja tatsächlich auch die, diejenige, dass der Herzrhythmus sich erhöht. Und dann ist halt mit dem Schlaf vorbei. Mhm. Also das Gefäßerweiternde ist erstmal ganz gut. Aber dann kommen halt die Effekte, die dann dazu führen, dass man nicht gut einschlafen kann. Wobei ich Leute kenne, da scheint das nicht so zu sein. Mhm. Ja? Mit dem Herzrhythmus und so. Ah ja, na gut. Und ich glaube auch mal gelesen zu haben, dass das am Adenosin liegt. Aber das ist, dockt an die gleichen, das ist ein Stoff, der uns müde macht und der dockt an die gleichen Rezeptoren im Hirn an. Ah, also das sind Konkurrenten, Koffein, Adenosin. Das kann sein. Und je nachdem, welchen Adenosinspiegel du hast, wirkt das Koffein dann auch nicht so stark an den Rezeptoren. Und welchen Medikamente du sonst nimmst. Das habe ich nur mal so gelesen. So. Ja, schlürfen. Jetzt nicht aus. Naja. Das Schlürfen ist ganz gut, weil tatsächlich den Geschmack. Tausendmal. Besser. Will noch jemand Tee oder kann ich den wegschütten? Das wegschütten, glaube ich. Aber ich finde auch mit sehr, mehr Luft im Mundraum kommt der Geschmack bedeutend. Also muss man wirklich loben. Also muss man loben. Ja. Und dann habe ich Shincha. Peter, magst du uns nicht deine Untertasse spendieren? Ja. Danke. So, ja, wirklich toll. Also ich bin sehr angetan. Also kann man wirklich jedem empfehlen. Also den habt ihr auch nicht auf der Karte. Wir sind alles... Doch. Den habt ihr? Der ist in so einer Sonderkarte. Ich habe so eine Flugtee-Sonderkarte momentan. Ach so. Ja, und da ist er mit dabei. Kann man direkt mal trinken, bei Gelegenheit. Also das ist wirklich... Also Also Interesse, aber was ist das jetzt für eine Preisklasse, die wir jetzt trinken? Also was ist das, was kostet dieser Tee? 100 Gramm? Also der liegt schon wesentlich über dem ersten Tee. Mhm. Also da kannst du veranschlagen, also für 100 Gramm bestimmt knapp 50 Euro. 100 Gramm, 50 Euro, okay. Mhm. Und der erste war so in welcher Klasse? Ja, doch, 5. Der andere, das ist eine ganz andere Preisklasse. Wobei, ich bin da auch nicht so von überzeugt, dass das immer letztlich den Geschmack so stark widerspiegelt. Aber den kriegst du für 8 Euro, 100 Gramm. Das ist natürlich schon eine ganz andere Liga, okay. Ja. Wie viel kaufen davon? Also jetzt bei dir im Laden speziell, bei dir kommt ja Fachpublikum, also Teebegeisterte, wie viel verkauft man davon? Ich kann mir das so gar nicht vorstellen. Naja, sicherlich sind die Flugtees aus dem Darjeeling-Bereich viel populärer. Klar, weil die kennt man vielleicht auch mehr auf dem Markt. Gibt es eine größere Kundengruppe, die das dann wahrnimmt. Mhm. Aber wir haben, es liegt auch ein bisschen an uns, erstmal dafür Bewusstsein zu schaffen. Mhm. Und natürlich, wenn ich auch merke, wir haben einen hohen Anteil an Japan-Tee-Fans. Mhm. Und wenn ich auch merke, dass die halt auch mal was Neues möchten, und es ist gerade Flugteezeit, weise ich halt auch darauf hin. Mhm. Und das wird dann auch sehr gerne wahrgenommen und weil die besondere Frische in diesem Tee auch sehr geschätzt wird, wird dann auch nochmal nachgekauft diesen Kunden. Vielleicht erklärt ihr nochmal, was man unter Flugtee zu verstehen hat. Also der fliegt nicht auf den Feldern durch die Gegend, sondern. Du fliegst auch nicht als. Erklärt das Mensch, mal wohl derweil das Wasser. Naja, es gibt, normalerweise wird Tee natürlich mit einem Frachtschiff nach Europa oder nach Amerika oder wo auch immer hin verschifft. Und bei diesen Flugtees geht es halt darum, die sollen relativ zeitnah nach der Ernte beim Konsumenten ankommen. Und das wird natürlich mit einem Flugzeug erledigt. Mhm. Also unter ökologischen Gesichtspunkten ist das natürlich etwas fragwürdig. Mhm. Man könnte auch ein, zwei Monate länger warten. Aber für viele Konsumenten ist das so ein unheimliches Event. Der Frühling beginnt zum Beispiel mit dem Darjeeling-Flugtee und die warten da drauf. Mhm. Die sind da richtig heiß drauf. Okay. Und insofern ja, also ist das eine Sache. Ich gebe mal ganz offen zu. Also ich bin auch wieder sehr motiviert, wenn es heißt, jetzt gibt's irgendwie Flugtee, dann bin ich auch öfter bei euch. Ja. Also ja. Das ist schon irgendwo eine Motivation. Der Tee ist total wirklich super. Da muss ich widersprechen. Also öfter geht ja kaum, aber. Ja, öfter als du geht kaum. Du gehörst ja aber, zum Mobilar. Nee, der ist schon sehr, sehr lecker. Ja. Ja. Okay, was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Mhm. Und ich würde vorschlagen, den Flugtee zu nehmen. Ja, doch jetzt erstmal den Primeur zu nehmen, weil ich habe dann nämlich einen Tee, der etwas eigentümlich ist, weil da ein bisschen Zitronengras mit drin ist. Mhm. Und das könnte dazu führen, dass wir den Primeur da nicht mehr so richtig wahrnehmen, weil da ist auch Matcha mit drin. Mhm. So, deswegen, obwohl es ein Grüntee ist, würde ich den passen. Etwas zurückstellen und jetzt dann doch lieber den dann Primeur. Brauchen wir das auch nicht abkühlen zu lassen, das Wasser ist jetzt gerade sehr heiß. Genau. Dann nehmen wir direkt den Primeur aus Darjeeling. Also, ist Darjeeling. Ja, es ist ein Darjeeling aus dem Teegarten Singbuli. Drei hattest du mal? Drei Löffel so ungefähr? Ja, also ein bisschen viel. Ja. Hm? Nö, das sieht gut aus. Passt. Ich sehe es nicht. Sieht gut aus. Ja, von der Dosierung. Sag mal bitte her, dann kann ich mal was dazu sagen. Ja, also das ist jetzt Darjeeling, Schwarztee, also ganz was anderes. Der wird eben auch mit heißem Wasser aufgegossen. Und der hat auch die höchste Qualitätsstufe, weil da das S davor ist, gell? Genau. Special Fine. Aber guck schon beim Aufgießen. Und da kommt die erste Irritation bei vielen Menschen. Das soll ein Schwarztee sein. Der sieht ja aus wie ein Grüntee. Das Blatt ist grün. Genau. Der Aufguss ist auch sehr hell, aber er ist fermentiert. Genau, ich habe jetzt mal. Und wenn du die Blätter, ja, da sind natürlich auch dunkle Bestandteile. Ich habe jetzt gerade mal so mal drei, vier Blätter mal aus der Packung rausgenommen. Die sind farblich. Der letzte Rest. Farblich sehr unterschiedlich. Man sehr sieht bunt, noch, sehr bunt, also sind helle und sehr dunkle dabei. Hier hängt noch so ein bisschen Blüte noch dran. Schön. Wirklich schöner Geruch. Also da muss man dran riechen. Ah, der riecht schon als Blatt super. Das stimmt. Also wirklich ein ganz aufgezeichneter Tee. Und irritiert war ich natürlich über diesen Zusatz hinter dem Erntezeitraum, Thunder. Mhm. Und das hängt wohl damit zusammen, dass er an einem Hang wächst, wo es sehr oft Gewitter gibt. Mhm. Und der Manager des Teegartens hat gesagt, der besondere Tee muss auch einen besonderen Namen bekommen. Kling, ja. Also hat er diesen Zusatz Thunder. Okay. Den haben wir auch gerade in unserer Liste. Ich trage das gerade mal ein. Aber Primeur in unserer privaten hier, oder? Nein, in der Shownotes. Und in den Shownotes. Ziehzeit sollte auch recht kurz sein. Also ja, der ist jetzt bestimmt schon zwei Minuten drin. Mhm. Nehme ich einfach mal raus. Und da wird jetzt natürlich wieder relativ viel florale. Da werden jetzt natürlich wieder relativ viel florale Elemente dabei sein. Und aber auch wieder wirklich ein sehr helles Gelb. Ja, also. Für einen schwarzen Tee extrem ungewöhnlich. Ja, der sieht sehr gelb aus. Die Blätter sehen aus wie Grüntee. Also, das ist schon erstaunlich. Der ist lecker. So, jetzt werde ich aber erstmal hier versuchen, da noch Informationen dazu zu finden. Also aber er riecht ganz anders als die Grüne. Singbuli ist der Teegarten. Ja. Man merkt auch, hier habe ich das Gefühl, die Blätter sind noch extremer aufgegangen als bei den Vorgängen. Bei dem ersten sogar? Ja, guck mal hier, was für ein Riesenteeblatt das ist. Ja, das ist riesig. Das sah halt gerade eben echt wie so ein bisschen nach Tannennadeln gekrümelt aus. Und es ist total faszinierend, wie groß die Blätter dann doch werden, nachdem sie feucht sind. Ja, ja, deswegen auch die Wahl des Siebes immer sehr wichtig. Mm. Also Hornefeld ist der Importeur, ne? Den kann ich direkt verlinken. Ja, das ist der in den Verkehrbringer sozusagen. Mm. Aha. Der Importeur, also sagen wir mal, es ist auch der Importeur, aber manchmal ist es nicht ganz so klar, wer da noch hinter. Ich habe hier noch andere also Links, aber der ist aber zumindest das Teeläden. Zumindest, ich möchte jetzt auch nicht eure Konkurrenz da. Also mit Ronnefeld bist du schon, also er ist auf jeden Fall von Ronnefeld verkauft. Mhm. So, ich muss jetzt schon mal den ersten. Versandkosten frei ab 35 Euro. Naja. Ich habe jetzt schon meinen ersten Schritt genommen. Ihr habt gar keinen mehr, ne? Ich probiere ihn jetzt nochmal nachzubestellen. Oh. Also es gibt hier im Internet, kannst du bestellen. Also ich habe es gerade mal probiert. Es am Anfang schmeckt er, als ob da Süßstoff drin wäre. Ah. Ja, der schmeckt sehr intensiv. Also du nimmst den ersten Schluck und also ich trinke ja schon seit Jahren Tee und Kaffee ohne Zucker. Und ja, ab und merkt zu man's erst. Ab und zu habe ich diesen Geschmack dieser Süßstofftablette noch irgendwie so in Erinnerung. Und ich den ersten Schluck so nehme, mit ganz viel Luft auch, schmeckt es so ein bisschen wie diese Süßstofftablette. Ist der noch zu heiß? Noch zu heiß, ja. Darum mehr Luft mit dazu. Ein bisschen, wir müssen uns darüber noch ein bisschen quatschen. Dann kann man ihn trinken. Also ich weiß ja, dass er lecker ist. Ja, der ist sehr, sehr lecker und tatsächlich hat der sehr viel Süße. Mhm. Also schon im ersten Ansturm und es macht ihn eigentlich so schön. Er hat auch so fast was leicht Parfümhaftes, finde ich. Das ist wahrscheinlich das, was die mit Anklängen von Jasmin beschreiben. Ja, genau. Floral eben, ja. Und das finde ich auch ganz toll. Also ich finde diesen diesjährigen Primeur einfach super, denn der Flug, der im letzten Jahr war vergleichsweise schwach. Ja. Aber dies, gut, das ist ja auch jetzt schon. Wobei ich auch sagen muss, das ist auch ein bisschen schwierig, der Vergleich, weil es gibt immer zwei Partien bei Ronnefeld. Genau. Ja. Und die erste Partie, die etwas günstiger ist, nennt sich Flugtee. Und da gab es in diesem Jahr ein bisschen zeitlich Probleme, sodass wir uns bei einem Flugtee von einem anderen Hersteller entschieden haben, diesen Montebio, das ist von einem anderen Hersteller. Mhm. Und dann setzt Ronnefeld immer nochmal ein Premium-Primeur rauf. Ja, der Primeur ist sozusagen der Premium. Also die beiden zu vergleichen ist ein bisschen schwierig. Und es sind auch unterschiedliche Teegarten, ne? Mhm. Das kommt natürlich nochmal hinzu. Letztes Jahr war Namring, vorletztes Jahr Namring. Aber was du natürlich, wo du natürlich recht hast, es ist extrem wetterabhängig im Darjeeling-Bereich. Ja. Und das ist halt immer anders da. Und das ist natürlich auch, wenn das Licht alles sehr hoch und soweit ich einen Tea-Taster von Detlefsen und Balk verstanden habe, das ist ein Mitbewerber von Ronnefeld, war es aber in diesem Jahr auch wieder sehr kompliziert mit den ersten Pflückungen. Ja, das glaube ich. Ja. Also das Wetter war sehr schwierig. Und viele Tees waren einfach noch sehr strohig und sehr unentwickelt. Mhm. Und also es ist ja eine immergrüne Pflanze und die hat aber so eine Starre im Winter in diesen Höhen. Das wächst ja teilweise über 2000 Meter über dem Meeresspiegel. Ja. Und wenn dann der Regen einsetzt, treiben die Pflanzen wieder aus. Mhm. Und da ist es wirklich eine sehr komplizierte Verfahrensweise, bis dann Partien rüberkommen. Ja, diese Pflanze, diese Camellia, Camellia sinensis, die Teepflanze, ist natürlich schon eine ganz komische Pflanze. Auf der einen Seite braucht sie tropisches Klima und dann aber diese hohen Höhen. Tropisch nicht. Naja, sie wächst das Kamelenklima ist 18 Grad im Durchschnitt. Ja, es muss aber diese konstanten. Aber sie ist nicht so auf Tropen angewiesen wie Kaffee zum Beispiel. Sie braucht trotzdem, glaube ich, viel Feuchtigkeit. Ja, aber sie wächst in relativ, also wenn man jetzt mal vom Äquator ausgeht, nördlich, südlich, in sehr weiten Entfernungen. Naja. So. Aber du hast recht, also sie ist frostempfindlich. Das ist ein Punkt. Ja. Aber sie ist nicht so so eine richtige Tropenpflanze wie Kaffee zum Beispiel. Naja, aber sie braucht halt auch diese Höhen, das ist ja das Besondere. Ja. Ja. Das ist schon seltsam für eine Pflanze. Wird eigentlich in Deutschland Tee angebaut. Habe ich noch nicht gehört, aber in England gibt es. In England habe ich was gelesen. In Deutschland habe ich persönlich noch nichts gehört. Wahrscheinlich bestimmt. Irgendwelche Freaks. Klar. Azoren. Ja, Höhen in Deutschland. Ja. Also in Azoren gibt es Tee. Aber wie gesagt, ich würde gerne mal, ich habe neulich was von Südengland gelesen. Ich weiß nicht, Cornwall oder so, der herrscht, ist ja Golfstrom. Golfstrom, schönes. Das ist bei uns ja nicht. Genau. Bei uns in der Höhe anbaust, dass du immer die Gefahr, dass da besonders das schnell Frost hinkommt. Genau, und dann ist es vorbei. Ist halt ja, da muss man halt dann auch irgendwie mit Gewächshäusern. Hätte, das war auch so mein Gedanke, vielleicht gibt es ja Gewächshäuser, wo man in Deutschland dann vielleicht, gibt es vielleicht Teesorten, die irgendwie da unempfindlicher sind. Für den besonderen. Und die Auswahl der der Sorte ist dann auch wichtig. Ja. Für den besonderen Gebrauch, wie die paar Weinreben, die hier in Berlin stehen. Ja, klar, ne, genau. Das lässt sich bestimmt alles machen. Also Senatsgeschenke. Ja. Genau. Ja, aber ich bin wirklich von dem ganz begeistert. Also das schmeckt gut, dass wirklich ich noch sehr ein bisschen gut. Was habe. War ich nett zu dir, ne, Maha? Du warst nett zu mir, ja. Den hat jetzt auch Katja spendiert heute. Ja, die hat mir auch davon was spendiert. Mhm. Ich habe also auch noch eine geringe Menge zu Hause. Aber wenn du nochmal bestellst, dann nehme ich auch was mit nach Mallorca. Ja. Denn bis zum nächsten Frühjahr wird er bestimmt noch. Was liegt da jetzt preislich, die 100 Gramm? So mal aus Interesse. 24,95, 100 Gramm. Okay. So 25 Euro. So viel habe ich bezahlt? Na, 50 Gramm sind relativ ein bisschen teurer. 13 Euro. Also bei Ronnefeld selbst für den Direktbesteller 25 Euro pro 100 Gramm. Habe ich nur 50 Gramm eingekauft? Ja. Ja. Aber dadurch, dass dieses Blatt so fluffig ist, wirkt es auch mehr als in der Tüte drin. Ja. Ja. Das ist eine 100 Gramm Tüte voll mit 50 Gramm. Der ist sehr großvolumig. Ja. Absolut. Ja, ich finde eigentlich der Geschmack, die Geschmacksbeschreibung hier auf der Ronnefeld-Seite ist sehr gut. Frisch, dennoch süß, leicht zitrisch und blumig mit Anklängen von Jasmin. Ja, also ja genau. Sehr gut. Das ist wirklich so der Fall, ja. Wir haben auch eine Top-Tea-Tasterin dort bei Ronnefeld. Wenn der ein bisschen kühler ist, schmeckt man das auch alles. Ja, absolut. Ja, finde ich auch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir müssen mal ein bisschen kühlen lassen und vielleicht sogar, obwohl wir das jetzt nicht machen müssen, vielleicht sogar der zweite Aufguss ist noch sehr gut, finde ich davon. Obwohl der man ist ja sehr eigentlich gut. Beim schwarzen Tee das nicht macht, aber kann man bei dem kann man das machen. Sehr gut machen. Und mit diesem Abkühlen finde ich auch ein wichtiger Punkt. Das erzähle ich auch immer wieder allen Menschen. Also so ein Tee gehört einfach nicht in so ein normalen Becher rein, mit einer kleinen Öffnung, sondern überhaupt ein guter Tee muss die Chance haben, abzukühlen. Deswegen sind immer diese nach außen hin geöffneten Schalen wirklich wichtig. Zu dem Servis, das sind halt die Teetassen, die sind so nach außen geöffnet und dann gibt es noch Kaffeetassen, die sind ohne diesen Schwung nach außen. Ja, man kann die sehr gut unterscheiden, was ich auch sehr gut finde, weil dann die Teetassen nicht als Kaffeetassen gebraucht werden und hinterher schmeckt als nach Kaffee. Und das ist halt das ist schon naja, vor allem hast du das nicht schlank und hoch, sondern breit und genau, du brauchst halt viel und niedrig. Du brauchst halt viel Fläche, willst du haben. Genau. Und die Nase nimmt ja auch. Genau. Die Nase nimmt die ja schon fast kritisch. Genau, die ist ja fast. Die ist schon fast kritisch. Das ist auch, wie gesagt, da habe ich diese mit den Tassentypen. Obwohl, das geht konisch nach außen. Ja. Du hast eine große Oberfläche. Fast. Okay. Finde ich voll okay bei der Tasse. Ja. Ich finde halt nur bei Tee zylindrische Formen im Gefäß schlecht. Ist fast zu schade, um jetzt hier. Ja, schade. Aber wenn ich habe meinen aufgetrunken. Meins ist die hübscheste Tasse. Wir haben ja. Kennst du, ne? Ja. Wir haben ja noch was im Angebot. So. Ja, also wirklich ein toller Tee. Also, das ist doch fast schon hier der Höhepunkt. Ja, kann man sagen. Kann man wirklich sagen. Doch. Wir müssen morgen später noch ein Foto machen von den Teeblättern, wie sie da so liegen, weil ich glaube, es ist ganz schön, mal auch im. Ja, im Vergleich. Im Vergleich zu sehen. Also, einmal hier der grüne, dieser knallig grüne ist der. Der zweite, was ist in der, das ist der erste. Das war der gelbe, Kanne. Ja. Der gelbe und jetzt hier die großen Blätter auf dem Teller sind der aktuelle, der Primär. Genau. Ja. So. Dann Kusatscha. Genau. Das ist jetzt von der Familie. Jetzt soll ich den wegschütten, ja. Darf ich nochmal ein Stück nochmal? Und den habe ich einfach mal ausgewählt, weil wir haben ja Sommer. Mhm. Genau. Und im Sommer kann man auch ruhig mal was ganz Frisches nehmen, dachte ich mir. Und anlässlich eines Treffens 2012 ist dieser Tee entstanden. Da haben sich nämlich die Molimotos mit Luis Alves in Portugal getroffen. Luis Alves ist ein Kräuterhersteller. Mhm. Der macht sehr schönes Eisenkraut und sehr schönes Zitronengras. Und dann ist diese Kooperation entstanden. Und zwar ist hier wirklich mal eine natürliche Aromatisierung. Es gibt einen Sencha mit Matcha-Pulver. Mhm. Der wird im Matcha-Pulver gewälzt. Und dann wird ein bisschen Zitronengras hinzugefügt. Okay. Das kann man auch das können wir nehmen. Mal kurz gucken. Das heißt, du hast halt eine natürliche Aromatisierung mit Zitronengras. Mhm. Und das ist mal eine Variante, die ich selber sehr schätze. Und kannst du mal sagen, wie der sich schreibt? Dann kann ich den vielleicht verlinken. Zwei Wörter, Kusa. Nein, den habe ich. Ach so, Luis Alves. Das ist Alves? Habe ich hier auch nochmal notiert. Luis, ja, Luis. Ja, okay. Oder Luis. Mein Portugiesisch ist nicht sehr entwickelt. Ja. Und wie lange musst du jetzt ziehen? Also ist jetzt quasi ein Kräuter. Naja, jetzt hast du ja einen gewissen Kräuteranteil. Genau, ich habe gesagt, es ist ein Matcha-Kräuteranteil. Matcha darf ja auch lang ziehen, ne? Im Grunde genommen, ja. Der wird ja sogar, da wird ja die gesamte Pflanze mitgetrunken, eigentlich. Da er aber recht stark ist und auch durchaus gut Gerbsäure hat, würde ich auch nicht die normale Grünteezeit weit überschreiten. Okay. Also höchstens 2 Minuten. Okay. Weil es doch sonst vielleicht zu viel Bitterstoffe dann gibt. Und er hat auch wieder diese schöne, tolle grüne Farbe durch den Sencha. Genau, und so ein bisschen natürlich durch den Trüb, durch den Matcha, der kommt auch durch Sieb durch. Ja. Das heißt, ich würde mal sagen, ich nehme den ruhig schon raus. Mhm. Ja, schöne Farbe, muss ich auch mal, Theo, also auch nochmal festhalten hier. Mal gerade. Ah, oh, sehr schön, sehr schön. Also, für die japanisch Interessierten, Kusa heißt Gras. Mhm. Das ist also der Grastee, den wir jetzt hier trinken. Ja, passt. Grastee, Kusa-Cha. Also Chai-Tee. Da ist noch etwas Darjeeling drin. Das mache ich gar nicht. Das ist einfach hier behauptet, dass es. Und es ist halt auch wirklich dezent, weil keine Öle verarbeitet werden, also kein Zitronenöl oder so rangemacht wird, sondern wirklich nur Zitronengras. Das heißt, also, du hast eine ganz leichte Zitrusnote, ist ja auch keine Zitruspflanze. Ja, ja. Und es ist auch eigentlich eine asiatische Geschichte, Zitronengras, die viel in der asiatischen Küche benutzt wird. Ja. Deswegen finde ich diese Sache sehr stimmig, passt sehr gut. Und lässt sich auch super als Eistee. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich so dran rieche, merkt natürlich das Zitronengras-Aroma sehr intensiv, sehr schön. Aber ich kann mir auch vorstellen, war auch so mein Gedanke, Sommer lässt es einfach abkühlen und dann als Eistee praktisch zu benutzen. Das habe ich mir auch hier notiert in meinem Tee, in meiner Teeliste. Habt ihr den im Ausschank? Ja. Dann möchte ich den als Eistee probieren. Ich habe den ja schon getrunken. Ach so. Das ist ja 450 Kusatscha. Ich habe halt dazu notiert. Marimoto Sencha, Zitronengras, Matcha als Eistee. Ja. Hast du ihn? Ich habe ihm 3 Sterne gegeben. Mhm. Was? Das ist jetzt auch mittelpreisiger Tee. Mhm. Aber ich finde, erstmal hat mich persönlich die Experimentierfreude überzeugt, dass mal sowas gemischt wird. Mhm. Und auch diese Zusammenarbeit Japan-Portugal fand ich sehr interessant. Mhm. Und geschmacklich überzeugt er absolut. Absolut. Ich finde den sehr lecker. Ich finde das Schöne mit diesem Matcha-Anteil, das passt extrem gut. Ja, das hat einfach einen richtigen Sommercharakter. Genau, so muss man wirklich sagen. Ich habe so mit Matcha pur und so, habe ich immer so, na, ist mir nicht so, aber mit diesem Zitronengras-Aroma ist es wirklich, hält super. Mhm. Also richtig, richtig schön. Zitronengras ist lecker da drin. Sommer. Ja. Mhm. Wobei mir jetzt schon langsam wieder nach vier verschiedenen Tees. Merkt schon, sonst den Knospen nehmen schon nicht mehr so viel auf. Ich krieg langsam dieses etwas trockene Mundgefühl. Genau, kenne ich. Ich habe auch bei eurem letzten Podcast gemerkt, mit dem Sprechen und viel Tee trinken, das ist sehr kritisch. Man kriegt nach einer Weile kriegt man so eine Reizung im Kehlkopf, durch die Gerbsäure. Ja, das stimmt. Und dann kannst du teilweise so einen Hustenreiz bekommen. Ja. Und das ist immer so eine Sache. Aber. So, dann gehen wir gleich zum nächsten über. Hm? Das Wasser holt mal. Ach, das Wasser ist noch nicht. Oh, ist doch gleich fertig, das Wasser. Na, kochen? Ich glaube, gekocht hat es schon. Ja. Dann schütte ich den weg, ja. Genau. Und auch jetzt noch ein bisschen abgekühlt, wird er eigentlich besser. Ja. Ja, ja. Das Abkühlen ist wirklich wichtig. Und der ist auch so ergiebig, da kannst du auch, also trotz Kräuteranteil, kannst du da auch 3 bis 4 Aufgüsse machen. Okay. Das ist natürlich so, dass sich dann die Geschmack ein bisschen verändert. Martin, klar. Aber Kräuter sollen ja lange ziehen. Insofern hast du auch noch im zweiten, dritten Aufguss immer noch eine leichte Zitronennote. Okay. Sehr interessant. Der Matcha lässt dann nach, weil er ist natürlich dann schon ausgespült durch Sieb. Aber der Grüntee entwickelt sich und das Zitronengras entwickelt sich auch nochmal ganz gut. Also finde ich eine absolute Bereicherung. Mhm. Wirklich schön. Und wenn jemand mal so nach natürlich aromatisierten Tee fragt, ist das immer für mich eine absolute Empfehlung. Ja, weil das auch nicht übertrieben aromatisiert ist. Das ist halt wirklich, ja, einfach ganz fein. Ganz fein, ja. Ja, jetzt machen wir natürlich nochmal einen Riesenschritt. Ja, ganz was anderes. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt, weil das ist jetzt nach Ostafrika. Malawi. Das ist schon. Ich muss erstmal wissen, wo ist Malawi? Und Tirolo Dark Fired. Naja, Karte von Afrika nehmen und dann siehst du das. Ich hatte bei Herrn Krebs Erdkunde, ich habe es schon mal erwähnt. Wir haben viel über Afrika erzählt. Dias haben wir viele geguckt. Ah ja. Das ist hier, wenn du siehst, das verhältnismäßig kleine Land nördlich von Mosambik. Simbabwe, Sambia, Malawi. Und Mosambik ist halt hier so halb drum. Und da ist Malawi, sehr wo klein. Ist Kenia? Nur weiter nördlich. Also wesentlich südlicher als Kenia. Also hat einen, hier steht an Wikipedia, Nord-Süd-Ausdehnung von 850 Kilometer, West-Ost 350 Kilometer. Also ist wirklich. Vielleicht ein bisschen. Aufgießen? Ja. Also wir haben, das trockene Blatt. Ja, ja, das ist dunkel gefolgt. Ja, klar. Dunkelst. Also. Das Blatt hat Oolong-Charakter, also sehr grob. Und Teeanbau in Afrika ist ja historisch noch gar nicht so alt. Und also es wurden sehr viel Ceylon-Pflanzen nach Ostafrika gebracht im letzten Jahrhundert, so in den 60er, 70er Jahren, auch nach Kenia. Deshalb haben die Tees oft so ein bisschen so eine Ceylon-Note, also eher was Trockenes, Spritziges. Aber die Böden sind natürlich anders, das Wetter ist anders und die sind auch weiter gekreuzt worden im Laufe der Zeit. Also es stellt sich natürlich ein anderes Aroma auch ein. Aber von der Tendenz geht das ganz klar in so eine trockene Ceylon-Richtung. Mhm, okay. Also nicht so cremig wie in Assam, nicht so blumig, sondern eher spritzig. Und ja, optisch ein echter Hingucker. Also auch vom Blatt her, das sieht so das ist richtig schön glänzend. Das sieht so richtig so ölig jetzt aus, das Blatt. Ja. Also auch ein Schwarztee, sogar einer, der sofort schwarz wird. Ja, ja. Richtig. Ist jetzt natürlich Ja. Machst du auch nochmal ein Foto? Mach nochmal ein Foto. Ich nehme den auch jetzt ruhig raus. Wir haben einen starken Aufguss gemacht. Der muss gar nicht lange ziehen. Ich mal gerade gucken, wie die Blätter aussehen hier. Ich will auch mal reingucken. Aber ihr habt ja sonst auch so afrikanische Tees, die ich sehr lecker finde. Also aus sehr Kenia. Sehr aromatisch. Aus Kenia ja. haben wir, aus Ruanda. Ruanda, der ist auch nicht schlecht. Ruanda gibt es inzwischen super Tees, auch grüne. Also die Blätter sind total abgefallen. Das sieht so richtig, das sieht so richtig so ölig aus, als ob das in Öl getränkt wäre. Als ob das so Baumrinde wäre mit Öl. Bei grün war ich ja, also bin ich ja immer noch so begeistert von dem grünen Assam, den ihr, ihr jetzt habt. Ich habe den heute meiner Freundin empfohlen, die fand den auch total lecker. Mhm. Willst du mal gucken? Ja, oder soll ich es reinstellen? So, das ist jetzt auch wieder ja, so auch ein... Bitte. Oh ja, der riecht gut. Preisliche Mittelklasse. Auch so etwa den Preis von dem ersten Tee etwa. Mhm. So um 8 Euro rum, 100 Gramm. Malawi ist ein sehr kompliziertes Land, was Teegeschäfte angeht. Hat mehr, was Tee angeht. Ja. Hat auch noch ein paar andere Probleme. Darauf wollte ich jetzt speziell, das gilt ja auch für viele Länder dort, aber es ist leider so, dass man da sehr frühe Pre-Order machen muss. Mhm. Also lange bevor der Tee wächst, muss man auch schon was bestellen, verbindliche Mengen und so. Okay. Und das dauert dann sehr, sehr lange, bis der geliefert wird und so. Und insofern wird es diesen Tee leider nicht mehr geben. Also insofern auch was Besonderes, dachte ich. Und das Anbaugebiet ist sowieso auch besonders. Der Hersteller bzw. der Großhändler, der uns den verkauft, hat sich entschieden, nicht mehr Geschäfte dort zu machen, weil es halt so kompliziert ist. Okay. Aus verschiedenen Gründen. Ja. Aber natürlich eine sehr tolle, trockene, spritzige Note. Mhm. Aber wenn man so jetzt schnuppert, finde ich, erinnert er mich auch immer etwas an, an irgendwas Cremiges, muss ich ehrlich sagen. Stimmt. Ja, ja, so nach Toffee. Ja, hat das Toffee. Ich meine, da sind natürlich auch wieder Polysaccharide drin. Klar. Anklänge von Trauben. Ich schmecke bei dem immer so ein bisschen was Schokoladiges. Kaffeeartig, schokoladig. Toffee passt, glaube ich, ganz gut. Hätte ich jetzt auch gesagt, Toffee ist sowas, woraus schmeckt. So, ja. so ist ein bisschen so karamellig süß, ein bisschen schokoladig, Toffee. Das ist natürlich auch der absolute Kontrast. Dadurch kommt das sehr stark jetzt nach den anderen Tees. Man merkt das auch mit diesen ganzen Gerbstoffen, die sich direkt auf die Zunge und auf die Zähne bei mir so ablegen. Ich merke das so direkt. Gleich so ein Film im Mund. Putzen, ja. Aber mich hat der auch sehr überzeugt. Aber der ist dennoch spritzig. Der hat so eine fruchtige Zitrusnote irgendwie drin. Zitrusnote. Ganz interessant. Ganz interessant. Also ich habe noch ein Kilo auf die Seite gelegt. Bestellt. Okay. Ich komme ja morgen noch geben, weil es besteht auch noch eine große Menge an im Lager. Aber es wird im nächsten Jahr nichts mehr nachgekauft werden. Wie lange sind so die Tees eigentlich im Schnitt haltbar, wenn du jetzt sagst, noch ein Jahr auf Lager? Also normalerweise. Das kommt von der, von der Lagerung auch ab, wa? Ja, klar. Ja, natürlich. Aber es gibt ja so ein MHD, das muss klar, draufstehen. Muss draufstehen, ja. Und das ist meist 2 Jahre nach Produktion. Okay. Und die Tees verhalten sich auch sehr unterschiedlich. Mhm. Also so eine robuster Tee verändert sich relativ wenig. Also Schwarzteesorten zum Beispiel. Ja, aber auch in den Schwarzteesorten. Also ein blumiger Darjeeling verliert mehr an Blume in einem 2-Jahres-Zeitraum als so ein robuster Ceylon. Okay. Der verändert sich relativ wenig. Mhm. Bei gleicher Lagerung, fachmännischer Lagerung, verändert sich so ein blumiger Darjeeling mehr als so ein ganz stark robuster Ceylon. Okay. Und die Grüntees haben meist ein etwas kürzeres MHD, weil da halt doch irgendwie mehr Oxidation passiert. Mhm. Aber auch 2 Jahre, also meist, ich meine, stehen ja manchmal auch auf Millionen Jahren alten Salz steht dann ja. im MHD. Ja, drauf. Klar, ja, ja. Ich meine, ja, ja, klar. Das ist auch ein bisschen verrückt. Aber also das heißt immer mindestens. Ich habe neun, genau. Also von genau. daher kann man auch danach das noch trinken. Also ich glaube, wenn er trocken so viel, steht, ja, er zieht keine, das muss er sein. Zieht keine Feuchtigkeit, ja. dann hat Schimmel keine Chance, wenn er richtig genau. trocken ist. Genau, muss den richtig lagern. Ja. Dann schmeckt er auch noch nach 4 Jahren. Ja. Ja. Hast also. Du schon mal, also wenn du schon mal deine Tees auch beziehst über Importeure, gab es da auch schon Chargen, die du bekommen hast, die schon angefangen haben zu schimmeln oder wo nicht sauber waren oder sonst irgendwas? Passiert das heute noch oder ist die Qualitätssicherung da so groß? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, bei so einem kleinen japanischen Familienbetrieb, da weiß ich halt nicht, ob die dann die Maschinen haben, die noch da irgendwie das ja, Ganze. Die Japaner gelten eigentlich als übertrieben in der Hinsicht. Also ich meine, die sind ja alle hier so super eingeschweißt, die japanischen Tees. Da verlässt auch nichts, also was, die haben auch so eine hohe Ethik. Mhm. Ja. Mhm. Da würde die Charge würde gar nicht den Garten verlassen, wenn da irgendwas verunreinigt wäre oder es hat einfach auch mit einem gewissen Anspruch zu tun. Mhm. Ja, ja. Und dann passieren ja noch im Laufe der Kette, also es ist ja nicht alles so schön wie bei dem Malimus, dass es keine Zwischenhändler und so gibt, sondern da gibt es ja auch viele Kontrollen dazwischen nochmal. Und ich habe noch nie irgendwie eine Partie gehabt, die bei uns ankam, die zum Beispiel nicht richtig getrocknet war oder so. Das wäre ja auch produktionstechnisch ein echter Mangel. Mhm. Und ich hatte auch noch nie irgendwie einen Befall von Insekten. Mhm. Das kann natürlich sein, wenn ein Tee jetzt mit Blüten und so angereichert ist, dass man da mal irgendwie Motten sich einhandelt oder ein Kornkäfer oder so. Die gehen aber auch dann mehr auf diese Blüten als auf den Tee. Okay. Das kann schon mal sein. Hatte ich persönlich aber noch nie. Und ich meine, klar, bei Bio-Tees ist die Gefahr größer, weil da keine Insektizide verarbeitet werden. Hatte ich aber auch noch nie irgendeinen. Und sie sind bestimmt tot, wenn du sie mit heißem Wasser Ja, gut, das ist sowieso, ja klar. Ja. Hast du ein bisschen Eiweiß einladen. Ja. Ja, ja. Oder mal einen Gefrierschrank tun. Ja, naja, also ich meine, ich habe da wirklich in Japan die wenigste Angst. Ich meine, andere Länder gibt schon Korruption. In China ist manchmal auch vielleicht schwierig. In Malawi ist das Land mit einer der höchsten Korruptionsproblematiken in Afrika. Also von daher weiß man nicht, was da passiert. Aber ich denke, das können sich die Teehändler nicht leisten, die Teeimporteure nicht. Das ist der andere Punkt. Da wird schon sehr drauf geachtet. Ich meine, es passiert auch immer wieder natürlich, dass dann, wir sind ja eine Medienrepublik und wenn dann in den Medien irgendwas geschrieben wird, Husmi, eine bestimmte Sorte mit dem Kamillentee da, also das hat ja jeder mitgekriegt. Und ich suche jetzt nicht. Du nicht. Ich suche jetzt auch nicht mal so aktiv nach Kusmi, aber das ging ja wirklich dann überall. Ja, wobei das auch ungerecht ist. Das waren diese PAs und das war eine Partie Kamille betroffen und ich hatte auch den Effekt von Kunden, Kusmi-Tee ist ja alles verseucht. Ja, genau. Das ist aber ungerecht. Ja, das ist ungerecht, weil das einmal Kamille war, was ja auch dann zurückgerufen wurde. Pyrazidalalkaloide. Ja, ja, das sind so Alkaloide. Das ist halt ein bestimmter Stoff, der in Kräutern drin ist, natürlicherweise. Ja. Und es ist auch immer noch nicht eindeutig bewiesen, dass der krebserregend ist. Aber weil die Gefahr besteht und so. Es gibt halt Grenzwerte. Es gibt Grenzwerte. Die sind festgelegt. Und da waren sie richtig krass. Überschritten. So. Und dann ist das natürlich schon, dann müssen sie ja schon zurückrufen. Nur das ist natürlich peinlich, weil Kusmi ist eine ganze Marke, die sehr für den Premium-Bereich steht. Und die haben auch sofort reagiert, diese ganzen Sachen zurückgerufen. Aber eigentlich darf sowas gar nicht in den Handel gelangen. Eigentlich muss die Endkontrolle muss so gut sein, chemisch muss ganz klar sein, das Produkt ist einfach verkehrsfähig. Und wenn es nicht verkehrsfähig ist, gelangt es nicht in Handel. Und da stimmt schon, was Martin sagt, da ist also, kann man bei Japan ganz sicher sein, es gab ja auch eine Zeit lang wirklich eine sehr hohe Skepsis gegenüber japanischem Tee. Jetzt bezüglich Verstrahlung und so, aber da gab es so viel Kontrollen und es so gab einfach, genau. Der kam nicht zu uns dann. Ja, und vor allen Dingen der verstrahlte Tee, also ich meine, die Teegärten, die sind überwiegend im Süden der Hauptinsel. Und im Hochland vor allem. Und im Hochland, also weit ja, weg von dem Atomkraftwerk. Also von daher, wenn ich wirklich sagen kann, man relativ sicher, sondern ist es ja auch überprüft worden. Ja, ja. Also da mache ich mir keine. Das Problem ist nur immer, dass bei solchen Geschichten oftmals die Vernunft so ein bisschen aussetzt und eine sehr gefühlsmäßige Reaktion erfolgt. Naja, ich habe auch 2010 dann nochmal den 2010er, 2011, dann habe ich es um den 2011 nochmal den 2010er bei dir aufgekauft und den ich jetzt immer noch habe. Und Marimoto Carigani. Das habe ich immer noch, weil ich einfach gedacht habe, wer weiß, was ist. Sicher ist sicher, was man hat, das hat man. So viel zur Haltbarkeit. Naja, der ist sicherlich noch gut. Trinke den immer so lange, wie er schmeckt. Ja, also fertig. Er da ist. Im Zweifelsfall sage ich jedenfalls immer, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ich meine, verkehrsfähig ist eine Sache, aber auch Grenzwertdiskussion ist ja auch so eine Geschichte. Mhm. Wenn ein Wert knapp unter dem Grenzwert ist, ist er ja trotzdem eine Belastung vorhanden. Ja. Deswegen kann ich immer nur wieder sagen, Leute, nehmt im Zweifelsfall einen Bio-Tee. Und das ist inzwischen so weit entwickelt, es ist nicht mehr so, dass nur Bio, aber Geschmack runtergeht. Ja, ja. Es ist zwar Bio, früher war es vielleicht mal so. Es gibt wirklich, wir haben jetzt hier zum Beispiel fast alle, bis auf den Malawi. Aber das ist auch und Bio, auf den ne? Gelben haben wir alles Bio-Tees. Mhm. Und der Malawi ist auch sehr lecker, gerade jetzt, wo ein bisschen kälter ist. Also nehmt mal einen Schluck. Ich finde, der hat nochmal richtig schön jetzt gewonnen an Geschmack. Also ich finde es sehr angenehm. Auch so ein weicher Geschmack, der sehr schön ist. Also wirklich schade, dass der nicht mehr drin ist. Und wenn man bedenkt, dass das Malawi so ein Land ist, was richtig schlecht dasteht bei Handel, ist es wirklich schade, dass da jetzt der Teehandel auch noch ausbleibt. Es ist so ein schwarzen Tee. Ich trinke auch gerne schwarzen Tee kalt. Also wenn ich mir morgens eine Kanne mache, trinke ich dann morgens eine Tasse oder zwei und lasse den Rest stehen. Und dann abends dann so richtig schön kalten schwarzen Tee trinke ich total gerne. Und dann gibt es halt Sorten, die eignen sich dafür, gut kalt zu trinken. Und manche, die verlieren halt so den Geschmack und dann schmeckt es irgendwie nur nach Gerbsäure. Und das ist so einer, wo ich mir vorstellen kann, der hält das ganz gut, gerade durch dieses leichte, fruchtige, zitronige Aroma, dass der auch kalt oder natürlich auch als Eistee da sehr, sehr gut kommen kann. Als Eistee werde ich probieren. Ja, kann man machen. Problem ist natürlich bei Schwarztee, als Eistee, wenn du halt nur Schwarztee nimmst, natürlich, dass die Gerbstoffe und die Gerbsäure da sehr präsent ist. Das heißt, du musst halt mit irgendwas blenden. Ja? Also Zitrone entschlackt das ganze Jahr oder halt mit einem anderen Tee dann. Wobei, wenn er schnell runterkühlt, also das Problem ist ja, wenn er langsam abkühlt. Ja. Dann verändert er sich sehr stark. Wenn er aber über Eis abgegossen wird, dann fixierst du ihn so ein bisschen geschmacklich. Mhm. Ja. Das macht dann, das ist dann wichtig. Also ihr gießt den auch dann ab, also ihr kocht den ganzen Mal? Ich mache ihn quasi doppelt so stark und dann wird er über die gleiche Menge Eis abgegossen. Okay. Sodass er rückverdünnt wird. Jetzt genau, Du hast das Glas mit dem Eiswürfeln und kriegst die Kanne. Ja. Dann nach der Ziehzeit gießt er auch. Ja. Das Verhältnis stimmt perfekt und der ist, ich nehme oft auch, also ich nehme auch gern so ein bisschen aromatisierter jetzt im Sommer, weil ich das mag, wenn das dann so ein bisschen zitronig oder Orange bei hat, aber den würde ich pur auch probieren. Schmecken auch total gut. Ja. Nochmal zurückkommend auf, weil ich nicht den Eindruck erwecken will, dass Malawi und Tee insgesamt schwierig ist. Es handelte sich um diese Plantage und es gibt zum Beispiel auch viel Grüntee aus Malawi, wenn man da mal recherchiert. Und im Allgemeinen wird der Teehandel natürlich nicht jetzt wegbrechen oder so. Es geht speziell um diesen Garten und um diese Sorte. Also da, ich glaube, der Teehandel ist für Malawi sogar relativ Du sogar in der Wikipedia erwähnt. Ja, ja. Das ist eine Ebene mit grünen Teeplantagen, herausragende Mulanje-Massiv, bildet die höchste Erhebung des Landes. Mhm. Der höchste Berg ist Sapitwa mit 3002 Metern Höhe. Ja. Genau, das Land ist ja entlang des großen Sees, des großen Malawisees. Also das ist ja auch schon sehr interessant, so von der Landschaft her. Ansonsten eher ein kleines Land, aber leider ein Land mit vielen Problemen. Ich meine, das ist, ja, ja. Das liegt natürlich auch an der Binnenlage, ist halt ein Binnenland in Afrika, was auch nicht so häufig ist. Und das ist auch von Religionen her problematisch, also vorherrschend christlich. Also über 80% sind Christen, aber sie haben mit 13% Muslimen den höchsten Muslimenanteil im Süden Afrikas, was sicherlich auch zu Spannungen führt. Und sie haben 11,9% der Erwachsenen, allerdings sind die Zahlen noch nicht mehr so ganz aktuell, das sind wahrscheinlich ein bisschen mehr, sind HIV-positiv. Das ist natürlich eine Riesenmenge. Und das bei der nicht vorhandenen Gesundheitsversorgung ist echt schlimm. Also das ist wirklich ein Land, das sozial total im Abseits ist und von daher ist da jede Hilfe gut. Also wenn man Tee von da kauft, hilft das sicherlich auch. Obwohl natürlich auch die Korruption hoch ist. Das ist man ja, weiß, wo das Geld hingeht. Ja. Ja. Ja, das ist alles nicht schön. Aber das ist nun Afrika ein großes Problem. Das sind eben auch letztlich die Nachwirkungen der Kolonialpolitik. Ja. Absolut. Ja. Ja, jetzt haben wir 5 Tees probiert. Ja. Und meine Tüten sind jetzt hier alle geleert. Genau. Ja, noch ein Fazit vielleicht? Also für mich persönlich war das eine totale interessante Reise in die verschiedenen Gebiete und die verschiedenen Tees. Ich habe ja nur am Anfang so ein bisschen gesehen, was jetzt da reinkommt. Ich hätte das jetzt nicht so divers im Geschmack jetzt empfunden. Ja, ja, also das muss man wirklich sagen. Also, das war eigentlich der Haupteindruck auch von mir heute, dass es riesige Geschmacksvielfalt ist. Man kann gar nicht, man glaubt gar nicht, dass das alles sozusagen dieselbe Pflanze ist. Ja. Gut, sind natürlich unterschiedlich zubereitet, aber das ist schon klasse, was für eine Geschmacksvielfalt das hat. Ja, und es sind unterschiedliche Sorten. Also klar, es gab mal 2 Urpflanzen, aber es wurde ja immer wieder gekreuzt. Und dann natürlich entscheidender Faktor auch Umwelteinflüsse, Boden etc. Ja. Nur der Belitzer Spargel ist Belitzer Spargel. Naja, also ich finde den Spargelvergleich, glaube ich, nicht so gut. Also ich finde wirklich den Weinvergleich besser. Ja, ich glaube es auch. Das ich meinte jetzt bezogen auf Bodenverhältnisse und Beim Spargel ist so, die Berliner sagen nur, Belitzer Spargel ist guter Spargel. Mhm. Die Münchner sagen nur, Schrobenhausener Spargel ist guter Spargel. Nein, ich habe ja von gut nicht gesprochen. Ich meinte, nur der Belitzer Spargel ist Belitzer Spargel. Ja, so. Okay. Ist und griechischer Spargel schmeckt ganz anders. Natürlich. Als ob der Belitzer jetzt besser schmeckt, maße ich mir gar kein Urteil an. Ja, ja. Ich esse eh nur grünen Spargel. Ja, ja. Nee, aber das ist wirklich, also mit Spargel ist der Vergleich, glaube ich, nicht so gut. Also wir müssen dann vielleicht nochmal eine Spargelsendung machen, im nächsten Jahr dann zur Spargelzeit, in diesem Jahr ist ja fast vorbei. Kann man mal machen, aber also das würde mich wirklich interessieren, ob man, wenn man die verschiedenen Spargelsorten, das wird dann aber selbst in Berlin schwierig, Schrobenhausener Spargel zu bekommen. Na gut, aber wir können ja auch aus dem Clubkreisen ja einfach die Leute mal animieren zu sagen, schickt uns das mal. Das ist ja lokal zu kaufen. Da habe ich ja wieder was angestoßen. Aber wie gesagt, ich bin also vorläufig bis zum Beweis des Gegenteils im nächsten Jahr, bin ich halt beim Spargel war skeptisch, dass man sowas wirklich, also dass man sagen kann, hier sind mehr so diese Art von Geschmack und da. Aber bei dem Tee finde ich wirklich, also der Weinvergleich passt sehr gut, weil das doch hier eine sehr komplexe Sache ist mit dem Tee. Und es gibt halt regionale Unterschiede, die schmeckt man, glaube ich, auch. Ich meine, Darjeeling, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen typischen Darjeeling-Geschmack gibt, aber jetzt einen Darjeeling zu unterscheiden vom Assam oder so, das geht schon. Aber dann gibt es halt so eine Vielfalt. Dann auch nochmal, also allein diese verschiedenen Darjeeling-Geschmäcker, Und wir haben ja hier noch mehr, was wir jetzt nicht mehr alles probieren können. Die anderen von 2016, 2015, die Flugtees, dann haben wir hier noch den Damen, den sogenannten Damen-Darjeeling. Also da, das ist schon an sich eine irre Vielfalt. Und bei den japanischen Tees, also allein die, die wir hier hatten, die sind ja alle komplett anders. Ja. Also das ist eigentlich, da ist eigentlich die größte Vielfalt. Und das ist schon, und dann gibt es halt diese Leute, die so ein Blend noch machen und so. Also das ist dann wie die Cuvées. Also der Weinvergleich drängt sich, glaube ich, auf. Ich glaube es auch, ja. Definitiv. Mhm. Ja. Das wird auch, das ist auch ein lang benutztes Begriffspaar. Mhm. Früher wurde das gerne gegenübergestellt. Kaffee, Bier, Tee, Wein. Wobei sich das sehr verändert hat. Also wir benutzen ja beide diese schöne Bier-App und wissen, dass da auch eine absolut das ist riesige. Und die Kaffeewelt hat sich ja auch total verändert. Die hat sich also auch sehr diversifiziert. Ja, da gibt es überall Kaffeeläden, wo man halt. Aber es gibt eigentlich auch viel schlechten Kaffee. Wenn man so absolut Kaffee. Hast du mal über Kaffee gepodcastet? Habe ich mal über Kaffee gepodcastet? Nee, aber ich glaube, wir müssten da mal. Wieder ein Thema. Wir hätten da auch ein paar Kaffee-Spargel. Wir haben schon mal über Kapselkaffee. Genau, da haben wir ja, stimmt. Ja. So das ist ja auch Handfilter. Das ist auch der Grund, warum wir mittlerweile auch zwei Kapselmaschinen hier haben. Ja, wir können dann vergleichen. Aber natürlich ist Kapselkaffee nicht das Kaffee. Wir müssen Kaffee mal machen. Ich habe eine C-Max Filterkanne zu Hause. Was macht die? Kaffee filtern. Ja, naja, du musst, also die Form, das sieht ein bisschen aus, als ob es aus dem Labor rausgeklaut ist. Ah, ich weiß. Das ist beim Kaffee-Circle. Ja, genau, wo es so droppt. Wo du oben dann so einen etwas merkwürdigen halbrunden Filter reinmachst, der dann so komisch gefaltet werden muss. Ja, aber separates also Equipment ist schon mal da. Equipment war da, French Press, also ich habe ja auch eine French Press zu Hause. Dann, da ist mir mal zu viel Krümel drin. Nö, wenn der richtig gemalt ist, muss natürlich den für die French Press gemalt. Ja, das ist mir schon bekannt, Herr Hase. Ja, ich bin beim KDW gewesen und habe mir den extra für die French Press gemacht. Hab ich auch machen lassen. Und dann. Das war nicht im KDW, aber egal. Und dann gibt es natürlich diese Espresso, die eigentliche Mokka Espresso, die man ursprünglich, von der Name kommt, habe ich natürlich auch Italien mitgebracht. Also von daher hätten wir auch das nötige Equipment, verschiedene Arten von Kaffee herzustellen. Und Filter habe ich auch. Also, besitze mehrere Filter. Naja, ich habe sogar noch von meiner Großmutter diesen Melita Porzellanfilter. Natürlich. Ja, klar. Also das verschiedenen ist, Größen. Ja, also in einer Größe habe ich ihn nur. Aber das ist natürlich auch ein schönes Thema. Ich finde Tee, also da haben wir jetzt auch wirklich nur wieder an der Oberfläche gekratzt. Also ich glaube, wir müssen nochmal Tee-Podcasts mehr machen. Ihr hattet ja auch noch andere Geschichten letztes Mal erwähnt. Ja, ja. Bezüglich, Infusionsgetränke. Ja, genau. Jetzt also nicht aus von der Teepflanze. Genau. Ja. Müssen wir eigentlich auch noch machen, denn da gibt es noch eine Menge. Da gibt es noch Mate und Rooibos und. Und ihr könntet diese Tees nehmen, die so geräuchert sind, die ich persönlich nicht mag. Dieser Specktee da. Den Specktee. Ist auch nicht meins. Also, wir wollen ja hier genießen. Klar. Also ich meine, das mögen bestimmte Leute genießen, aber ich genieße sowas halt nicht. Das ist halt so. Naja, die Themen werden euch nicht so schnell ausgehen. Nee, das stimmt. Sagen. Also der Genussbereich ist sehr, und wir haben als nächstes Jahr noch rum. Genau, wir haben schon wieder sehr stark alkoholische Geschichte. Und dann hätten wir auch wieder, es müsste eigentlich wieder Wein gekommen sein. Ist, weiß nicht. Müsste die zweite? Nee, die zweite glaube ich nicht da. Also, so Bayer und BASF müsste doch geschickt werden. Ach so, stimmt, ja. Müsste beides da sein. Da ist doch nichts hier. Müssen wir mal gucken. Muss man nochmal gucken. Auf jeden Fall rum. Machen wir das nächste Mal. Ja. Der Rum ist jetzt da und müssen wir mal Zeit nach dem Termin gucken. Ja. Also, das ist nochmal ein Thema und wie gesagt, also es bleiben beim Genuss noch ganz, ganz viele. Ja. Themen über. Ja, definitiv. Und dann können wir auch nochmal ganz Ja, also sehr viele geistigere Genüsse können wir auch noch, also Kopfhörer und sonst was alles. Da gibt's auch noch Musik und all sowas. Also da, ja, aber ich glaube, wir haben eigentlich jetzt heute eine ganz runde Sache. Ja, haben wir auf jeden Fall. Eigentlich zum Ende kommen. Genau. Ja. Also jetzt sagt noch alle was ihr immer sagen wolltet. Oder müsst ihr immer schweigen? Nein, nicht für immer. Aber bis zur nächsten gemeinsamen Sendung. Niemand sagt was? Niemand, ich bin durch. Okay. Ja, dann herzlichen Dank. Also auch gerade an Einhard für die Wohltaten, die er uns hat angedeihen lassen. Und Katja ja auch. Mhm. Mit dem Primeur. Und ja, dann vielen Dank auch an die Hörer. Und es gab auch jemanden im Chat, der sich gemeldet hat. Und ja, da hat hier auch noch ein Good Duck Panel geschickt. Den muss ich mir dann nochmal ansehen. Und ja, von daher haben wir ja auch einiges erreicht. Ja, genau. Gut, also. Dankeschön. Bis dann. Tschüss.